das also wenn es ja. das ist, was ich meine. Nee, ist ganz okay. Das ist aber bei 2001 erschienen. Weiß ich nicht. Ich gucke ja immer nicht auf Plattenfirmen und auch nicht auf Buchverlage. Die Platte hier ist übrigens von 85. Das ist die erste von LL Cool J. Und welches Label? Radio heißt die. Na klar. Wir hatten hier eine feine Männerrunde eben wieder, ne? Ja, ist halt teilweise ein bisschen schlüpfrig geworden, ne? Halt mal, also wenn man so halt nicht mit Stil macht, irgendwie, ist halt auch schwierig. Da hatte ich schon ausgeschaltet. Ah, ja. Gehst du da hin am Freitag? Nee. Aus privaten Gründen. Aus privaten Gründen? Ja. Ach, die wirst du jetzt hier nicht verraten wollen, wa? Nö. Vorhin, als die drei Jungs ja noch nicht waren, da hattest du ja gute Laune, oder? Habe ich immer noch. Hat sich so angehört, ja? Ja. Ja, na, dann konnte ich es nicht mehr so, dann habe ich hier draußen gesessen und mich vorbereitet. Ist klar, die letzten 10 Minuten. Dann konnte ich das nicht mehr so kontrollieren. Nö, ich habe gute Laune, wieso, willst du mir die vermiesen jetzt? Nö, gibt's einen Grund? Nö. Ja, hätte mich nur mal interessiert. Dafür, dass ich gute Laune habe? Ja. Ja, gibt's einen Grund für. Was denn? Gibt keinen Grund, schlechte zu haben. Und dein Grundzustand ist eher gute Laune? Mein Grundzustand ist neutral, aber prinzipiell doch eher... Ja, wenn du neutral bist, gibt es keinen Grund, schlechte Laune zu haben, dann könntest du jetzt neutral sein. Nö, wenn man keinen Grund hat, schlechte Laune zu haben, hat man prinzipiell gute Laune. Gute Laune heißt ja nicht, dass ich rumrenne und Party schreie. Ist doch Veranlagungssache. Jein. Ah, jetzt war ich vom Mikrofon weg. Ich dachte, du könntest längere antworten, aber kannst du nicht. Nee. Johnny. Tja, ist blöd für dich. Das ist wieder Sendung, voll kompliziert. Was hast du denn für ein Thema heute? Ei. Ah, ein schönes Thema, glaube ich. Ja? Lieblingsgegenstände, beziehungsweise Gegenstände, mit denen man häufig zu tun hat. Schönes Thema. Und ich habe lange überlegt, was meinen so, also ist so eine Mischung aus Lieblings- und Häufigkeitsgegenstand. Tier. Feuerzeug? Na, nicht irgendein Feuerzeug, Zippo. Aber das hier ist mein absoluter Gegenlieblingsgegenstand. Dein graviertes Angeber-Zippo. Wo ist nicht graviert. Nee, ist das so gegossen? Ja, das ist doch, da sind, ist doch, so künstlerische Ornamente sind doch da deutlich drauf zu sehen. Ja, gut, aber das ist jetzt nicht extra graviert. Was stellen da Florales? Ich meine, es ist Platin, aber sonst. Nee. Nein, das ist einfach ein schönes Zippo und das klingt auch klasse. Hast du von deiner Bank gekriegt für die erste 100.000? Willst du schon wieder anfangen zu stänkern? Warum hatten wir so Ornamente? Das gibt doch auch welche ohne Ornamente. Hast du das bewusst mit Ornamenten gekauft? Warum hatten wir so Ornamente? Nee, weil das habe ich geschenkt gekriegt. Nee, weil du nicht bereit bist, darüber Rechenschaft abzulegen. Ich bin auch nicht bereit, darüber Rechenschaft abzulegen, warum mein Zippo Ornamente hat, weil es schön aussieht. Ich weiß, da kannst du... Da könnte ich jetzt ist ja nur eine Frage. Hätte auch sein können, dass das was zu bedeuten hat. Ja, oder das hat du das in... Ja, das habe ich, hab ich gekriegt für 5 Jahre Radio machen, ohne abzurutschen. Ach, das muss ja schon lange her sein. Das ist schon lange her, ja. Nein, das ist einfach schön mit den Ornamenten. Das gibt Sachen, die kann man nicht, da braucht man keinen Grund für. Das nennt man, manche Leute nennen das dann profan, naja, manche Leute nennen das schön und manche Leute nennen das trivial, aber Trivialität hat naja, die eigentliche was Erklärung war doch aber, dass du das Geschenk gekriegt hast. Da kann man sich das ja nicht aussuchen und umtauschen gegen eins ohne Ornamente, auch wenn man das schöner fände. Nee, das ist einfach ein Geschenk, wo derjenige, der es mir geschenkt hat, wusste, dass ich es mag. Ach so. Und du verrätst jetzt aber nicht, wer dir das geschenkt hat? Nö. Hier wurde wieder voll privatisiert, wa? Die Hörerschaft ist wieder ausgeschlossen. Na klar, die bei bestimmten Sachen ist die Hörerschaft ausgeschlossen. Ja, die ist jetzt schon bei mir auch. Die ist jetzt bestimmt schon wieder, sind schon wieder alle im Bett. Nee, die warten ja auf dein Thema. Das ist nämlich ein schönes Thema. Kann man über schöne Lieblingsgegenstände Sachen reden. Lieblingsgegenstände, genau. Ja. Und ich bin, was hast du für Lieblingsgegenstände? Teelöffel. Ich glaube, ich bin ein Teelöffel-Fetischist. Ich habe neulich, darf ich gar nicht sagen, ganz viele Teelöffel deswegen geklaut. Deswegen fehlen bei uns so viele. Nee, bei euch habe ich keine geklaut. Privat klaut man, glaube ich, keine Teelöffel. Aber ich finde so auch gravierte, und du, wie im Grunde wie du mit deinem Feuerzeug, so gravierte Teelöffel toll. Sind diese Mitropa-Teelöffel, die sind schick? Einen Mitropa-Teelöffel habe ich nicht. Und ich habe schon mal einen Teelöffel mit einem DDR-Emblem gesehen, wobei mir schwer einleuchten will, wo Teelöffel mit DDR-Emblemen ausgelegen haben mögen. In der DDR? Dann habe ich im Palast der Republik, halt schicke Palast der Republik-Teelöffel geklaut. Das passt doch gar nicht rauf auf so einen Teelöffel. Das ist ja total klein graviert sein. Man kann jetzt seinen Namen auf Reiskörner gravieren lassen, habe ich neulich gesehen. Seinen Namen auf Reiskörner? Habe ich an so einem blöden Stand gesehen, wo man auch irgendwie so eine Tasse machen kann mit seinem eigenen blöden Gesicht drauf. Das wollte ich dir eigentlich zum nächsten Geburtstag schenken. Mit wessen Gesicht jetzt na, mit drauf? Mit meinem natürlich, damit du jeden Morgen gleich gute Laune kriegst. Und das unten im Tassenboden drin. Nee, außen. Und immer, wenn man das Heißes reinkippt, werde ich nackt. Ja! Ach doch, das schenk mir mal. Mhm. Das wäre interessant, das könnte ich ja vielleicht hier unter der Hörerschaft versteigern. Ja, dann schenke ich es dir nicht. Doch, ich kriege viele Briefe, wo die mich fragen, sag mal, wie sieht Johnny eigentlich nackt aus? Das ist total klasse, dass ich dir erzähle, ich will dir ein Geschenk machen und du sagst dann, das kann ich denn versteigern. So bist du nämlich. Ach, na, aber so war das nicht gemeint. Doch. Nee, echt hast nicht. Hast es aber gesagt. Ach, Mann, scheiße. Mach mich. Ah, oh, Johnny. Tja, jetzt sieh mal zu, wie du da rauskommst. Feuerzeug, Feuerzeug. Na, vielleicht könntest du mich mal was vernünftig fragen. Immer sind wir in der Position. Kick mal, zum Beispiel hier sitzen drei Kerle, die lädst du ein und unterhältst dich eine Stunde mit denen. Warum lädst du mich nicht mal in deine Sendung ein? Weil du immer danach drei Stunden hast. Der auch reden kann. Wobei, weißt du, was ich komisch finde, ist, dass niemand von deinen Hörern dir Gegenfragen stellt. Das ist sehr erstaunlich. Also du fragst die immer total aus, was ja auch Sinn der Sendung ist, dass du die Hörer ausfragst. Aber es kommt total selten irgendwie mal eine Frage an dich. Also wenn, dann halt ziemlich blöde, finde ich. Aber dich fragt zum Beispiel kaum jemand dann nach deinen Lieblingsgegenständen. Ja, ich glaube, die Rolle muss ich jetzt übernehmen. Das ist jetzt wie beim Tontaubenschießen. Einer schmeißt die Tauben hoch, der andere schießt. Ja, genau. Aber dass die Tauben auch nur absichtlich hochspringen, das finde ich erstaunlich. Ach, die Hörer sind die Tauben, meinst du? Nee, umgekehrt. Nein, die Tontauben sind meine Fragen und die Hörer haben die Chance. Ach so, und die Hörer zielen auf die Fragen und schießen sie ab. Ja, verstehe. Aber viele schießen daneben, das ist ja traurig. Aber wenn ich jetzt ohne anfangen würde zu schießen, oder die würden auch noch Tontauben werfen. Oh, ach, wäre schon. Da würde der völlig manchmal durcheinander gehen. Na, frag mich doch mal was. Hab ich ja gerade. Ich hab den. Will ja jetzt irgendwie. Ich hab ja schon längst meine Teelöffel. Ja. Ich will ja auch keine Intimitäten von dir, sondern wollte einfach nur deine Lieblingsgegenstände hören. Und das ist echt so dein absoluter Lieblingsgegenstand, ja? Ja, nee, ich hab so über. Naja, so Kuscheltiere erzählt man ja nicht im Radio als erwachsener Mensch mehr. Hab ich ja auch echt nicht mehr, glaube ich. Und gibt auch so Sachen, die sind einfach zu profan jetzt. So hast du noch Kuscheltiere? Nee, hab ich auch nicht. Aber also natürlich hat man irgendwo noch welche, klar, aber ich habe so eine Batman-Figur, die ist ziemlich klasse. Wenn man auf den Rücken drückt, dann leuchtet das Batman-Logo und die Augen. Das mag aber schön gruselig sein am Abend, im Dunkeln. Ja. Ist nicht gerade zum Einschlafen geeignet. Nee, steht auch woanders. Steht nicht neben dem Bett. Wo denn? Ja, das wäre doof, da hätte ich. Im Moment irgendwo. Also so Lieblings ist er nur noch nicht. Nee, so Spielzeug ist schwierig. Was gibt's denn noch für Lieblingsgegenstände? Computertastatur, Fernbedienung, ja, Autoschlüssel, klar, so. Nee, Autoschlüssel ist kein Lieblingsgegenstand bei mir. Fernbedienung auch nicht. Ist aber schon so eine Sache. Computertastatur schon. Mein griechischer Fingerdreher. Siehste. Das ist ein Lieblingsgegenstand. Hast du das durchgezogen? Was habe ich damit durchgezogen? Na, ich glaube, jeder, der mal in Griechenland war, hat sich so ein Ding mitgebracht und ich habe das aber nie über längere Zeit durchgezogen. Du hast ja auch so ein Ding mitgebracht? Ja, logisch. Ja? Das ist ja so ein Rosenkranz-Derivat, wo man sich mit nervös machen kann. Nee, beruhigen. Beruhigen. Nee. Es geht um Beruhigen. Nee, der wirkliche Effekt ist, man wird davon nicht ruhig. Man wird völlig kirre. Warum machst du das dann? Ja, um ein bisschen kirre zu werden. Ach so. Ja, weil ich ja sonst mal die Arschruhe weg habe. Ja, ist klar. Mach mal eine Weile. Ist das jetzt schon, also müsste ich schon was merken? Ja, ich bin, merkst du das? Oh ja. Wie voll überdreht bin jetzt? Fängst auch schon ein bisschen an zu stottern. Anderen Trick, indem ich den mit dem Daumen schleudere, cool. Der ist aber ganz schwer. Ja, sieht man, klappt auch nicht so richtig. Ich habe ja neulich wieder junge Menschen mit dem Jojo gesehen, das hat mich sehr beeindruckt. Jojo ist ja auch schön. Jojo-Kultur muss befördert werden, gibt es viel zu wenig. Ich war letztens am Hackischen Markt, da ist so irgendwie, nicht Komödiantenfest, sondern Gauklerfest oder keine Ahnung, irgendwie sowas, was ich eigentlich ja nicht so mag. Und da ist dann echt so ein Stand, da kannst du, wie heißen die, Diabolos? Ja. Und so Teller, die man balanciert, kaufen. Und das machen die tatsächlich alle und kaufen diese Dinger. Und dann stehen da irgendwie 50 Leute und versuchen zu jonglieren und versuchen Diabolos zu schmeißen und versuchen Teller zu balancieren. Und das sieht äußerst bekloppt aus. Wobei, das habe ich in L.A. gesehen. Aber da konnten sie, glaube ich. Wenn man das kann, ist das ja auch ganz hübsch. Wobei, diese Teller zum Balancieren, die sind natürlich ziemlicher Beschiss, wenn man sieht, dass die ersten so konisch innen sind und dann draußen so einen dicken Rand haben, dass es gar nicht runterfallen kann. Von daher ist es affig. Aber Diabolo ist schon mal toll. Das ist, wenn man das richtig gut kann. Ey, ich habe noch einen neuen Gegenstand. Was? Super. Habe ich mir neulich für 5 Mark gekauft. Und bin wie ein Jugendlicher, wo andere Leute quasi als Baseballkeule unterm Arm haben, habe ich so einen Stampfer. Kennst du, wenn ein Klo verstopft ist? Unten so ein riesen Gummipfropfen und oben ein schöner handlicher Holzstiel. Hat ja jeden guten Haushalt. Ja. Und hatte ich lange nicht. Und dann habe ich mich gleich wie ein Bekloppter über die Badewanne hergemacht. Habe ich auch total nicht. Total prima. Habe ich auch nicht, fällt mir gerade ein. Für 5 Mark. Ach, da könnte ich dir mal einen mitbringen. Für 5 Mark kannst du mir einen mitbringen, habe ich dir wieder. Kannst, ist es richtig Holz und Gummi, also nicht so richtig Plastikscheiß? Richtig Holz und Gummi. Echt? Sieht total prima aus, vor allen Dingen, wenn man damit durch die Straßen zieht. Aber wie hast du dir den so auf den Kopf geploppt? Das sieht schon klasse aus, bei kurzen Haaren. Das sieht doof aus. Nee, ich glaube, das hat was. Ach, das sieht doof aus. Nein, das hat was. Ey, Mut zur Hässlichkeit. Naja, ich bringe den mit. Ja, ich setze mir den auf den Kopf. Ja? Und gehe damit durchs ORB-Gelände. Du könntest den noch abonnieren bei mir, jeden Monat den. Kostet. Kann ich? Ja, 55 Mark. Ich würde sagen 60, aber. Naja, ich mache ja einen Vorzugspreis. Ach so. Ach, ich muss es zahlen. Ich dachte, du schenkst mir jeden Monat einen. Na, einen würde ich dir schenken. gut. Und dann könntest du dann ein Abo kann man abschließen. Auch 55. Nö. Man kann die auch als Kleider hacken, wenn man. Man kann ja nebeneinander aufstellen und den Gesichter anmalen. Eben nicht. Fällt dir auf, dass im Radio immer viel zu viel Englisch gesprochen wird? So auch in normaler Kommunikation und Dialogen? Ja. Ach, ist dir überhaupt noch nicht aufgefallen? Ja, doch. Ja? Das, und von daher? Das ist lustig, dass du das sagst. Ich wollte es gerade ansprechen. Du wolltest es gerade ansprechen, ja. Mein lieber Johnny. Wobei in unserem Gespräch kamen jetzt ziemlich wenig englische Worte vor. Ja. Naja, weil da reißt du dich zusammen und ich sowieso. Ja, na, du weißt da keine und ich... Shit. Und jetzt habe ich aber auch einen Remix gemacht. Du hast einen Remix gemacht? Einen naja, Remix ist übertrieben. Na, aber du, klar, kann ich... Natürlich, wie du hast einen Tag lang Fritz aufgenommen und alle peinlichen englischen Wörter ach, zusammen. Quatsch, nee, ich habe einfach mal einen Song kritisch, pädagogisch kritisch remixed. Letztens habe ich einen Spiegel TV gesehen über Puna, ja, über die Mann, nicht Safran, sondern wie heißt die denn? Oh, Bhagwan. Bhagwan, ja, hier die Sannyasins. Ja. Manchmal fehlen mir Wörter, oft. Mhm. Jetzt zum Beispiel. Und da haben sie dann einen, weil die haben unter anderem darüber berichtet, wie das mit den Kindern ist, dass es etwas schwierig ist, weil die da in Ashram irgendwie so ein bisschen rausgefiltert werden, weil die passen nicht ins Gesamtkonzept und deswegen gibt's dann so Kinderbetreuer. Also so Familie ist nicht angesagt, sondern jeder ist für sich alleine oder mit allen, aber das kann man mit Kindern natürlich nicht so einfach machen, weil die einen Familienbezug haben, bla bla. Jedenfalls, wenn die da so ein bisschen aussortiert, dann gibt es einen Kinderbetreuer und das war ein Deutscher und der hat zum Beispiel ganz, ganz peinlich immer so englische Wörter reingeschmissen, um den Anschein zu geben, dass er unheimlich multinational ist, aber... I know, aber nee, viel schlimmer, der hat dann gesagt... schlimmer ist nicht. Weiß ich nicht, oh, und die Kinder sind dann total introverted. Weißt du, so hat er geredet, das war super peinlich. Das war echt schlimm. Naja, und darum habe ich eben einen Remix gemacht quasi. Ja. Der könnte auch vielleicht, sagen wir mal, ein Judith-Vorbild für die eine oder andere deiner Musikmoderation sein. Zeig mir mal. Da hör mal schön zu jetzt. Meint, dass man sich von Schlagern mit angloamerikanischem Idiom eine besonders große Animierung verspricht. Und offensichtlich werden junge Menschen durch solche Schlager oft dazu provoziert, in ihrem körperlichen Gebaren, in ihrer Haltung und manchmal auch in ihrem Charakter, sich dem lässigen Ausdruck solcher Titel anzupassen. Ich halte es deshalb nicht nur für albern, sondern auch für nicht ungefährlich, dieses Radebrechen mit Boy und Baby, Love und Darling, Kiss Me und Nevermind. Jetzt ein Schlager, da kommt das Wort drin vor, Nevermind. Wissen Sie, was Nevermind ist? Na, kann ich Ihnen sagen. Wissen Sie es? Nevermind? Ja, Nevermind. Nein. Jetzt ein Schlager, da kommt das Wort drin vor, Nevermind. Wissen Sie, was Nevermind ist? Nevermind? Ja, Nevermind. Nein. Nevermind. Na, kann ich Ihnen nicht sagen, ehrlich. Ja, nevermind. Nevermind. Ja, Nevermind. Wissen Sie, was Nevermind ist? Wissen Sie, was Nevermind ist? Wissen Sie, was Nevermind ist? Never mind. Never mind. Never mind, never mind, never, never, never mind, never mind. Never mind? Ja, never mind. Never mind, never mind, never, never, never mind. Wusste noch mal, war cool an der Stelle. Ey, man mag, bist ein Musiker. Ist wieder ein Beweis, ne? Wir müssen aufpassen, dass Computer nicht in die falschen Hände fallen. Hier sind gleich zwei Leitungen besetzt. Ich nehme an, die eine ist MCA und die andere ist Courtney Love. Die wollen wahrscheinlich, dass ich die ganzen Platten alle nochmal remixe. Da ist bestimmt Courtney Love dran und wünscht sich, dass das gesamte Werk Kurt Cobains nochmal remixt. Ja. Schön, siehst du, ich finde ja, wenn Leute mit ihren Computern mehr so netten Unfug machen würden, dann wäre das alles gut. Wenn Leute sowas zu Hause machen, nur zum Spaß, dann können sie das an mich schicken. Ich spiele sowas dann. An mich können sie es auch schicken, ich spiele sowas auch. Also wenn es ganz schön ist, bei mir muss es pädagogischen, aufklärerischen Wert haben. Bei mir muss es... Bei dir eher Entertainment. Ja. Ja? Genau, also bei mir muss es einen Entertainment-Charakter haben. Soundorientierte Remixe bei dir. Bestimmtes Niveau und alles andere an Jürgen. Inhaltistisch orientierte Remixe können an mich geschickt werden. So, Johnny. Ja, das war's dann schon wieder heute hier. Danke ich dir sehr für deine Anwesenheit hier. Danke, schöner Remix übrigens. Ja, dachte ich mir. Hast du noch mehr so eine Sachen gemacht? Wo ist es eigentlich her mit dem Nevermind? Das ist aus einer DDR-Fernsehsendung. Kam Musikwissenschaftler. Aus der DDR ist das, Mann. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich habe diesen schönen Honecker-Tag noch irgendwo. Den hast du aber bestimmt auch. Ne? Ja. Mit der Beatmusik, der ist ja alt. Aber dass da Nevermind drin vorkommt, da habe ich mich großartig. So gefreut. Ja, das ist echt schön. Das ist schwer. Johnny! Jung! Komm schön nach Hause. Mach ich. Oder gehst du jetzt mit den Jungs noch ein Bier trinken? Nee, geh nach Hause. Gehst nach Hause? Ja, ja. Naja. Denn viel Spaß. Naja, ach, an so einem bestimmten Alter, da ist das nicht mehr so mit dem Weggehen. Okay, okay. Ach, ich muss ja hier noch was vorbereiten. Sag mal noch mal was. Zack. Cool, spielst du für mich nachher was von der Sandinista? Und zwar kannst du spielen Charlie Don't Surf. Schöne Nummer. Mach richtig ich. Schönes Lied. Dann kann ich dir auch noch was anderes spielen. Du hast mich neulich gefragt. Hier. Du wirst es kennen, oder? Mama? Muss ich gleich nochmal buchstabieren, weil alle Leute haben sowieso danach gefragt. E-L-E-K-E-L-E-I-S-E-T. E-L-E-K-E-L-E-I-Z. Ach, die. Kettiössä aamusella taas on rikki sähköhella. En voi puuroakaan keittää, hiki kaljuani peittää. Keitän silti aamukahvin, kuulen radiosta tahdin. Tutun humpan sykkeen tasaisen kuin suoni otsallain. Ja mä luen aamun lehden ristinmerkkejäni tehden. Kuolin ilmoitukset selaan liimaan tutut leikekirjat. Taas on aika monta mennyt, onpas hyvä, että en nyt itse henkseleitä seinään ole vielä heittänyt. Kahvikin on laihaa, pulla kuivaa, maito piimää, humppa pullossa vain tippa. Ja housun polvet kiiltää sydämen tahdistajain paristokin vetää viimeisiään. Silti jostain kaukaa kuulen humpan rytmin kaukaisen. Ja mä laitan puvun päälle, lähden päivät tansseihin. Jetzt ist aber 22 Uhr und 32. Es ist die rechte Zeit, mal kurze Nachrichten hier zu präsentieren. Info. Bestätigt. Die UN-Vollversammlung hat mit großer Mehrheit den Vertrag über das weltweite Verbot von Atomversuchen angenommen. Australien hatte eine entsprechende Resolution eingebracht, nachdem das Abkommen auf der Genfer Abrüstungskonferenz am Widerstand Indiens zunächst gescheitert war. Zustimmung. Delegierte von 20 politischen Parteien in Tschetschenien haben heute das Friedensabkommen mit Russland gebilligt. Zugleich verständigten sie sich auf eine Koalitionsregierung, die noch im Herbst gebildet werden soll. Der Chef der Moskau-treuen Regierung in Grosny, Sawgejew, nahm nicht an dem Kongress teil. Umwelthaushalt. Die Opposition warf der Bundesregierung heute platten Ökonomismus vor, der nur noch kurzfristige Interessen kenne. Sie sehe die Umwelt als Belastung, nicht als Chance, sagte der SPD-Politiker Müller. Gemessen am Verkehrshaushalt oder am Verteidigungsetat stünden der Umweltministerin nur knapp 3% der Mittel zur Verfügung, sagte die Sprecherin der Grünen Hustedt. Amtswechsel. Neuer Fernsehdirektor des ORB wird Volker von der Heydt. Der Rundfunkrat wählt ihn am Abend im zweiten Wahlgang. Der bisherige Leiter des Ressorts Gesellschaft Soziales tritt zum 1. Dezember die Nachfolge von Michael Albrecht an. Sport. Im Fußball-UEFA-Pokal war am Abend der Hamburger SV bei Celtic Glasgow mit 2:0 erfolgreich. Und auch Borussia Mönchengladbach gewann sein Auswärtsspiel gegen Arsenal London mit 3:2. Schalke 04 besiegte den niederländischen Vertreter Roda JCK Grade mit 3:0. Wetter. Das Fritz-Radio-Land gibt sich in dieser Nacht bei Temperaturen um 6 Grad noch bewölkt und regnerisch, morgen dann kaum Schauer bis 17 Grad. Verkehr. Bundesstraße 273, Potsdam Richtung Nauen, zwischen Marquardt und Potsdam Nord, noch immer Großbaustelle mit Baustellenampel innerhalb der Spitzenverkehrszeit, ist hier mit akuten Behinderungen zu rechnen. Vielen Dank, das waren Fritz Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Manche Leute rauchen es in der Pfeife. Andere tragen es am Leibe. Die nächsten benutzen es als Waschmittel. Und noch andere denken sich jetzt schon ganz abenteuerliche Dinge damit aus. Hanf. Jetzt gibt es die Messe zum Stoff. Ernte 96. Drei Tage lang von Freitag, dem 27. September bis Sonntag, dem 29. September in der Uferfabrik in Berlin. Konferenzen, Diskussion, Musik, Kabarett und die Multi-Mega-Hanf-Ausstellung. Ernte 96. Bestellt, getestet und für gut befunden von Fritz. Stimmt, hey Kinder, Abend, jetzt geht's los mit dem Trailer und dann natürlich erstmal ein bisschen Entspannung. Ein kleiner Schalter bedient und sie holen sich den Wolf ins Haus, der zwar in lieblichen Tönen flötet, aber dessen Ziel letzthin doch ist, ihre Kinder zu fressen. Sie werden sagen, aber es gibt doch auch unpolitische Sendungen. Ja eben, liebe Eltern, natürlich, aber auch sie haben eine politische Funktion. Sie sind zunächst einmal das Deckmäntelchen, das die wahren Absichten, die wahren politischen Absichten verschleiern soll. Und sie schaffen gewissermaßen in vielen Fällen eine Idylle, eine bewusste Distanz vom gesellschaftlichen Leben, um den Menschen auch ein bisschen die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen. In vielen Sendungen wird Krankhaftes, Perverses als normal ausgegeben oder wird Absurdes als Kunst dargestellt. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, schön zu hören. Heute die Locust Position. So next we are going to do the locust posture called salavasana in Sanskrit. You remain as you are lying on your stomach. Put both hands along the sides, stretched out. Chin on the floor, feet together, toes stretched. Now you would inhale a deep breath and raise one leg without bending the knee. No, the knee is straight. Inhaling, raise the leg, hold the breath and the posture, and then exhaling, put it back. Fine. Now we do the same thing with the other foot. Inhaling, raise your left leg, hold the breath and the posture, exhaling, put it down. That is half of the locust posture. Now comes the full posture. Put your fingertips under your thighs so you can give a little push. And now inhaling, raise both legs. Keep the knees as straight as you can. Inhaling, raise both legs. Now hold the breath and the posture. And then whenever you are ready to exhale, returning the legs to the floor. Chin is on the floor. I would like just to tell you what the locust posture does to you. It is a good exercise for the back and for the pelvic and female organs. And then also it tones up the sympathetic nerves. It strengthens your abdominal muscle and gives elasticity to the spine. It makes your whole lower part of the body very firm. Incidentally, not only the locust posture, but any other of the yoga postures is at the same time an isometric exercise. Just lie down and relax the best way you can. Das ist eine prima Sendung heute. Dry eyes for Potsdam. Fear. 70, ein Herzig, ein Fanzul. Ey, die Telefonnummer ist klar, oder? 0331 für Potsdam 74 81 110, wie mein ausländischer Freund hier eben gerade verkündet hat. Thema dürfte ja inzwischen auch klar sein. Da bin ich ja gespannt, ob Menschen hier wieder zugehört haben oder nicht. Tach, wer bist denn du? Hallo? Ja? Hier ist Jana. Tach, Jana. Hast du zugehört oder hast du nicht zugehört? Ja, ich hab zugehört. Ja? Dann würde ich ja von dir gerne bitte mal das Thema wissen. Das waren die Gegenstände und die Sachen, die man am häufigsten benutzt. Oder? Ja, also da kann man sich selber so entscheiden dazwischen. Kann man sich entscheiden. Also mein Lieblingsgegenstand ist momentan ein kleiner Plüschelch. Ehrlich? Ja. Ach Mensch, da hatte ich ja nur ein bisschen Schiss, dass, sagen wir mal, Plüschtiere, Autoschlüssel und Computertastaturen als häufigste genannt werden. Plüschelch ist doch bloß, weil ich mir den gerade gekauft habe. Ja, na? Aus Schweden, und da wollte ich fragen... Ob aus Schweden? In Schweden? Ja. Und wie groß ist denn der ungefähr? Klein, sehr klein, ganz klein und knufflig. Aber du bist schon älter als 3 Jahre. Ja. Weil ja sonst auf Spielzeugen steht immer drauf, dass es dann für Kinder unter 3 Jahre ungeeignet ist, weil die sich in Körperöffnungen reinstecken könnten. Ja, weiß ich nicht, vielleicht stand es da auch drauf, aber ich kann kein Schwedisch. Aber du hast auch nicht vor dir, den Elch in Körperöffnungen reinzustecken. Eigentlich weniger. Gut. Ja, na, warte mal. Wollte ich mal fragen, ob die Karte schon angekommen ist. Ich habe den nämlich geschrieben. Aus Schweden. Aus Schweden? Und an den Stefan Schwarz auch. Und wann hast du die geschrieben? Ja, ich habe mit Experten gesprochen und jetzt fangen von Elchen. Und Elche haben mich doch Kniegelenke. Ach, echt? Ja, hier deine Plüschelche. Was? Deine Plüschelche. Sag mal, ja, was machst du? Deswegen hat ja die Karte geschrieben. Da ist ein Elch drauf und er hat eindeutig das Bein angewinkelt. Ah, das Foto rinmontiert. Nee, das ist ein Elch. Ein Elch ist eine Fotomontage, ist kein Elch, glaub mir das. Und du hast wahrscheinlich eine große Plüschfotomontage da zu Hause. Nein, was macht man denn mit einer Plüschfotomontage? Das ist keine Plüschfotomontage, gut nach. Was macht man denn da mit einer Plüschfotomontage, wenn ich das nochmal betonen darf? Ich kenne sowas ja nicht, eine Plüschfotomontage. Das, was du jetzt wahrscheinlich da in deinem Elchbogen hältst. Hm? Eine Plüschfotomontage ist das, was du da in deinem Elchbogen hältst. Was ich in meinem Elch, was ich auf dem Elchfoto habe? Ich weiß nicht, total schön. Ja, dann frage ich mal direkt, was machst du mit deinem Elch? Na, ach, der liegt hier momentan so rum, so ein bisschen. Den gucke ich mir manchmal an und freue mich, wie niedlich der ist. Sag mal, sind Plüschtiere in der Tat so geeignet? Wie alt bist denn du? Freut mich jetzt ja nicht zu sagen. Na, dann sag halt ganz vorsichtig, ganz langsam. Ja, älter als 20. Na, dann sag mal aber genauer. 26. 26? Ja. Und du nimmst doch den Plüschtier-Elch wahrscheinlich dazu, um dich später mal auf die Ehe vorzubereiten. Wie bitte? Na, um dich auf die Ehe vorzubereiten. Soll ich mich... Na, zum Beispiel jetzt deine Antwort eben. Was machst du mit dem? Ja, nehmen wir an, du wärst jetzt verheiratet. Und er würde Horst heißen. Dann hätte ich dich gefragt, was macht denn der Horst jetzt so? Und du hättest genau wie beim Plüschtier geantwortet, na, der liegt hier so rum. Meinst du? Ja, jetzt versuch mal nochmal einen Vergleich herzustellen zwischen dem Plüschtier-Elch und Elch und deinem Umgang mit ihm. Ja, und sagen wir mal, den Umgang mit deinem zukünftigen Ehemann nach 6 Jahren Ehe. Was sind da die Unterschiede und was sind die Sachen, die gleich sind? Ja, vielleicht werde ich mir meinen Ehemann in 6 Jahren auch immer noch angucken und mich freuen, wie niedlich er ist. Nee, das würde ich zu den Unterschieden rechnen. Nee, wieso, mache ich doch beim Plüschelch jetzt auch. Ja, das ist schon klar, aber das wirst du bei deinem Ehemann nach 6 Jahren Ehe nicht mehr machen. Meinst du nicht? Nee, bin ich mir ganz sicher. Meinst du, der lässt sich so gehen, dass ich den nicht mehr schön finde nach 6 Jahren? Nee, aber dann hast du einfach, nach fünf Jahren angucken, da brennen die Augen. Also spätestens nach 5 Jahren. Na, und dann guckt man einfach nicht mehr an. Unentwegt anstarren. Dein Ehemann? Ja. Na, dann, so, na, dann kommst du ja nicht ins 6. Jahr. Mann, oh Mann, oh Mann. Du solltest, ehrlich, du musst ein bisschen bewusster umgehen mit deinem Plüschtier-Elch. Das mache ich doch. Zum Beispiel, einer, der so rumliegt, zack, das ist schon mal klar, der Mann nach 6 Jahren Ehe. Damit kannst du jetzt aber auch umgehen, oder? Das bereitet dir jetzt keine große Pein, dass dein Elch da rumliegt. Nö. Siehst du? Das wird deiner 6 Jahren Ehe nicht anders gehen. Was sind denn, versuchen wir mal jetzt nicht zu den Ähnlichkeiten, sondern die Unterschiede. Also, wobei, ich würde ja zu den Unterschieden rechnen, das anschauen und sich freuen, dass der so gut aussieht. Nee, also das glaube ich, das mache ich beim Ehemann dann auch noch nach 6 Jahren. Das würde ich mal als Gemeinsamkeit ziehen. Na gut. Und Unterschiede? Kuscheln. Intensivst kuscheln. Ja, stimmt. Das kann man mit dem Plüschelch ja nicht so gut. So. Ey, wir stehen echt auf unterschiedlichen Seiten der Erfahrung, Lebenserfahrungsbarrikade. Du kuschelst lieber mit Plüschelchen. Hallo? jetzt... Mann, ey, jetzt eine Antwort, die nicht blöder ist, wa? Fällt mir gerade schwer. Würde ich Aussage verweigern. Das ist gemein. Das dürfen wir hier auch nicht draußen im Radioland. Stimmt. Ja, seid ihr denn glücklich? Mein Elch und ich? Ja. Ich weiß nicht, ob mein Elch glücklich ist. Du aber. Ja, ey, das ja, weißt du von deinem Ehemann dann auch nicht. Der wird ja irgendwas sagen, der wird vielleicht heucheln, aber... Wirklich wissen kannst du zu wenig wie beim Plüschelch. Ob der glücklich ist? Hm? Ja. Ey, aber einen wichtigen Unterschied gibt's noch zum Ehemann. Einen wichtigen zum Ehemann? Ja, der Ehemann hat Kniegelenke. Der Elch auch. Warte mal, bis die Karte da ist. Ich weiß nicht, ob ich Postfach draufgeschrieben habe, aber ich habe an ORB geschrieben und an Fritz und in Klammern Sprechfunk und an Dr. Jürgen Kuttner und in 14439 Potsdam. Und die Karte ist letzte Woche in Schweden losgegangen. Na, das dauert doch lange, da ist ja eine Menge Wasser dazwischen. Nee, so lange dauert das? Doch. Doch, da sind denn, ich hab extra die teuren Briefmarken genommen, noch so blaue Aufkleber, dass das schnell befördert wurde. Meinst du, dass teure Briefmarken die Post schneller machen? Ja, da gibt da zwei unterschiedliche Arten von Briefkästen und von Beförderung, ohne Scheiß jetzt. Also, das gibt teure Briefmarken, denn jetzt schneller und die muss man in andere Briefkästen schmeißen, als die billigen. Ja, ich war noch nie in Schweden, will ich dir mal glauben. Wobei das mit dem Elch glaube ich ja nicht. Jana, ich danke dir für den... Nein, Elche haben keine Kniegelenke. Guck dir das Foto an, da ist eine Elchkuh mit ihrem Kind drauf. Lies Cäsar, dann wirst du sehen, dass Elche keine Kniegelenke haben. Wirst du da lesen. Und Cäsar ist weitaus eine größere Autorität als eine schwedische Postkarte. Die müssen ja im Interesse ihrer Tourismusindustrie werden. Ja, Postkarten werden pausenlos gefälscht. Du, aber Kunde, wir haben versucht, Elche auf die Art und Weise zu fangen und das hat nicht geklappt. Na, weil ihr die Schlafbäume nicht kennt. Na doch, die erkennt man doch. Ach, das war da die Sache mit den Fellbüschen. Nee, da seid ihr Deutsche Alleestraße lang gefahren und immer, wo ein bisschen abgeschuppert ist, da hat nicht ein Elch gestanden, sondern da ist so ein Depp dagegen gefahren. Ist überhaupt nicht wahr, da fahren ja gar keine Autos in Schweden. Und da, wo wir waren, schon gar nicht. Und außerdem haben die da ja auch gar keine deutschen Alleestraßen. Nee, außerdem, genau. Siehst du, Jana, jetzt muss ich dir in deiner Argumentation noch helfen. Das ist doch aber peinlich für eine Anruferin, oder? Was? Jana, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. Hi, Mann, war ich wieder frech, du. Tach. Hallo? Wer bist denn du? Ronny. Tach, Ronny. Ach so, ja, mein Lieblingsgegenstand ist der Duden. Der Duden ist dein Lieblingsgegenstand? Ja, weil der immer so hilfreich zur Seite steht. Auch in komplizierten Situationen? Jo. Wenn ich irgendein Wort wissen will oder so, oder was nachgucken möchte, was bedeutet, da steht mir Duden hilfreich zur Seite. Ja, wann hast du ihn das letzte Mal benutzt? Boah, ich glaube am Wochenende. Und was hast du da nachgeschlagen? Na, irgendein Wort, ob ich es richtig geschrieben habe. Ach, irgendein Wort, das muss doch aber konkreter sein hier. Ja, ach so, was ich dich noch fragen wollte. Nee. Doch, nee. Da habe ich jetzt am Wochenende so eine Sendung im Fernsehen gesehen. Ja? Und da darum, da wollten irgendwelche Idioten das im Radio nur... dass da eine bestimmte Prozentzahl deutsche Musik immer gesendet wird. Ah ja. Wie stehst denn du zu dem Thema? Ja, ich spiele immer so viel, wie mir gerade einfällt. Ja, also bist du auch dagegen, dass da irgendwie so eine Pflichtquote kommt? Nee, ich bin sowohl dafür, wie aber auch dagegen. Das ist eine interessante Ausführung. Wie willst du das begründen? Ich bin ja gegen so Vorschriften. Aber die Vorschrift finde ich sympathisch. Gibt es so viel tolle deutsche Musik? Naja, gut, du spielst ja ab und zu auch mal was Interessantes, so wie, was hast du neulich mal gemacht hier? Ach, na, wichtig ist doch Finnenquote, finde ich. Hä? Finnische Musik muss stärker quotiert werden. Ja doch, von der hört man eigentlich auch ziemlich selten was. Ja, da muss man, glaube ich, schon hier die Sendung hören, um finnische Musik überhaupt mal wahrnehmen zu können. Ja, und dann aber auch, sagen wir mal, einen großen Bogen geschlagen zu sehen zwischen finnischer Musik und klassischer englischer Unterhaltungsmusik. Mhm. Ah, die Engländer, die haben auch gute klassische Dramen gemacht, muss ich dazu mal sagen. Du meinst jetzt den Kollegen Shakespeare? Ja. Ja, das ist mir von den Finnen jetzt nicht so geläufig. Nee. Kennst du einen großen finnischen Dramatiker? Nee, aber einen schwedischen Dramatiker kenne ich auch nicht. Ibsen? Wo kam der her? Nee, der war Dänemark. War der Däne? War der Schwede? Also Hamlet kommt aus Dänemark. Hamlet kommt aus Dänemark. Ist aber selber eher in die Gestalt eines englischen Dramatikers wieder. Naja, aber eigentlich war er ja Prinz von Dänemark. Ja, ja. Und der Sohn von... Hat aber wieder in Wittenberg studiert. Also voll Multikulti-Drama da bei Shakespeare. Ah, die Schweden, die kommen doch da auch irgendwo vor, war mit diesem Ehen, der dort von Schweden nach Polen will. Durch Dänemark. Toll, sag mal, stehst du gerade im Abitur? Nö, ja, wir haben den gerade, den Hamlet. Im Leistungskurs. Super. Danke ich dir für deinen Anruf. Gut, gerne schön. Ach ja? So, von wem war denn das Lied, was du mal neulich hier gespielt hast? Irgendwas mit dem Ostseestrand und vorne Wasser, hinten Land irgendwie. Oh, das war, weiß ich nicht, das war von so einer schönen Pionierliederplatte oder von einer anderen Schwachsinn. Tapfer lacht die junge Garde heißt die Platte, was selber schon eine großartige Zeile ist. Kannst Tapfer mal, lacht die junge Garde. Kannst du das mal irgendwann wiederholen? Das fand ich irgendwie gut, den Song. Ich werde das irgendwann mal wiederholen. Gut, dann danke ich dir. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Guten so, Abend noch. Ja, vielen Dank. Um jetzt der Quote an finnischer Musik gerecht zu werden, werde ich nochmal, und ich sag nochmal ganz vorsichtig den Namen, dann muss ich den hier nicht lauter Briefe schreiben. Elekeleiset, Elekeleiset, Elekeleiset. Wenn man es erstmal E-L-E-K-E-L-E, also E-L-E-K, E-L-E-K, so, E-L-E-I-Z, E-L-E-K, E-L-E-I, Z. Und jetzt eben der Brückenschlag von Finnland nach Great Britain. Und danach hören wir den Zusammenschnitt der letzten Sendung, also der vorletzten Sendung. Vielen Dank nochmal für die nette Post zur Kriegssendung. Da werde ich mir Mühe geben, die dann auch schriftlich zu beantworten. War ein ernstes Thema, aber schöne Briefe, die ich da gekriegt habe. Und dann will ich auch ein guter Mensch sein und die beantworten. Zusammenschnitt der vorletzten Sendung quasi von David. Hier aber erstmal finno-anglische Musik. On pitkä aika siitä, kun humppasin. On pitkä aika siitä, kun tanssasin. On pitkä aika siitä, pitkä aika siitä, pitkä aika siitä. Kaikki nyt humppaamaan. Siitä pitkä aika, siitä pitkä aika. Tanssa, tanssa, tanssa, tanssa, tanssa. On pitkä aika siitä, kun hikoilin. Ja kengän nauhat aukesi. Antaa mennä vaan, antaa mennä vaan, antaa mennä vaan. Tanssa, tanssa, tanssa, tanssa, maan. Pitkä aika siitä, kun tanssasin kuutamon humpuun. Älä tanssa ennen kuin humppat tipahtaa. Sovi on haas, sovi on haas, sovi on haas. Kaikki nyt humppaamaan. Siitä pitkä aika tanssa, tanssa, tanssa, tanssa, tanssa, maan. Pitkä aika siitä, pitkä aika siitä, pitkä aika tanssa, tanssa, tanssa, tanssa, tanssa, maan. Das ist eine prima Sendung heute. Hallo? Ich bin's, Flieger. Na? Na? Klingst du aber doch leicht schwermütig. Bin ich auch, du. Du, mir geht's echt nicht gut. Und machst ich wollte du dich auch mal fragen, ob du nicht vielleicht heute für mich einspringen kannst in der Sendung. Mhm. Du würdest mir unheimlich helfen, du. Wirklich? Ja, es wäre mir auch unheimlich wichtig. Ach, Mensch, Mensch, Mensch, was mach ich denn da? Du, ich kann wirklich keine Show machen. Ah. Möchtest du nicht außerdem mal wieder ins Fernsehen? Ja klar, natürlich. Ist doch auch schön, mit den Menschen zu reden. Ja? Bitte, Jürgen. Lass sein, lass sein. Tut mir den Gefallen. Ja. Danke. Du machst bestimmt eine prima Show. Ja, mit einem lustigen, tollen Gespräch. Hallo, hallo, hallo, hallo. Ich bin Fliege. Ich möchte so sagen, die

Jimi Hendrix. I am up here and listen to the Stretch Point every Tuesday. Cause it's a great show. I like it more than the Soundgarden with Johnny. Hi, hier ist der Sprechfunk, wie gesagt. 74 81 110 ist die Telefonnummer. Hier Thema ist wichtige Gegenstände, eure Lieblingsgegenstände. Ansonsten, wer jetzt hier bei die Leitung besetzt und nicht durchkommt, der hat die Möglichkeit, sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden und ihm da in wohlgesetzten kurzen Worten zu erklären, zu erzählen, welches seine Lieblings- bzw. am häufigst benutzten Gegenstände sind. Der Anrufbeantworter hat die Telefonnummer 0331 für Potsdam, 721 39 32. Es reicht aber nicht, wenn ich die Nummer sage, sondern der Anrufbeantworter ist auch ein begnadeter, jinglemäßiger Selbstdarsteller. Und wenn sich der halbautomatische Anrufbeantworter jinglemäßig selbst darstellt, dann hört sich das so an. Ja, ich meine, ich wollte mich nur mal melden. Das Telefon. Wählen Sie 0331 für Potsdam 721 39 32. 731 für Potsdam, 7:1, 39. Also da Gelegenheit zu reden, ohne unterbrochen zu werden. Hi, wer bist denn du? Hallo? nix sagen. Provoziert permanente Unterbrechung. Hallo? Hallo? Ja, Tag. Bin ich im Radio? Ja, du bist im Radio, das ist toll, oder? Ja, finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Wer bist denn du? Ich bin der Thomas aus Berlin. Du bist der Thomas aus Berlin? Ja. Thomas, wann bist du geboren? 81. 81, kannst du mal ganz genau das Datum sagen? 22.07. 22.07, mitten im Hochsommer. Genau. Wann setzt denn deine Erinnerung ein? Kannst du das lokalisieren? Wie alt warst du da? Na, irgendwann zwischen 2 und 3 Jahre. Was ist deine erste Erinnerung? Moment. Ein Fläschchen mit Mineralwasser drin. Wieso mit Mineralwasser? Ja, weil meine Eltern mir immer Mineralwasser gegeben haben. Konnte deine Mutter nicht stillen? Naja, aber dann nicht mehr. Also mit 2 bis 3 Jahren. Ah, stimmt. Ne? So, dass deine erste Erinnerung schon gleich gegenständlicher Natur ist, ein Fläschchen. Ja. Ja, hast aber du. Das ist mein Lieblingsgegenstand. Nee, also das lässt jetzt nicht rückschließen auf eine besondere Prägung deinerseits. Nee. 81, da bist du jetzt 15. Ja. Mhm. Da dürfen die Lieblingsgegenstände ja noch nicht so hochhängen, oder? Naja, oh, also ich habe schon ein paar Lieblingsgegenstände. Ja? Ja, zum Beispiel, ich war diese Sommerferien in London, eine ganz coole Stadt. Da war ich bei Harrods. Warst du schon mal in London? Ja. Ja, kennst du Harrods? Da war ich nicht. Warst du nicht? Schade, hast was verpasst. Also ein riesiger Laden, so richtig, ich glaube 4 Stockwerke sind das. Alles voll mit allen möglichen Sachen. Und da habe ich mir einen Schlüsselanhänger geholt. Wie sieht der aus? Und der Schlüsselanhänger ist jetzt zu deinem Lieblingsgegenstand avanciert? Ja. Also der war mal golden, nur jetzt ist jetzt ist der ganze Glanz runter und jetzt ist es nur noch so matt Bronze irgendwie. Also der ist, also an der einen Seite ist er eckig, so also länglich, und die eine Seite ist rund und die andere ist eckig. Und da ist ein goldener Ring drin. Und das ist jetzt für dich Grund genug, diese Teil zu deinem Lieblingsgegenstand zu machen? Nur da sind, also ich fand das in London ganz cool, auch wenn es nur eine Woche war. Und also da sind halt Erinnerungen mit dran verbunden. Ja, und hast du einen Gegenstand, von dem du weißt, dass der Gegenstand ist, den du am häufigsten benutzt? Häufigsten benutzt? Ja. Ja, du hattest gesagt, Schlüssel geht nicht, Computer auch nicht. Wie wär denn mit der Zahnbürste, um jetzt mal von mir aus ein bisschen pädagogisch zu werden? Ja, stimmt eigentlich. Ja, aber da denkt man ja nicht eigentlich sofort dran. Ans Zähneputzen denkt man nicht? Naja, also wenn man jetzt so gefragt wird, nicht direkt, ne. Wie oft putzt du dir täglich die Zähne? Morgens und abends. Also mindestens 2-mal sollte man sich ja die Zähne putzen. Naja, deswegen tue ich das ja. Ah ja, dann erfüllst du ja die Mindestanforderung, die hygienischen Mindestanforderungen hier. Was benutze ich denn am meisten? Thomas, dann werde ich dich mal jetzt hier ein bisschen als abschreckendes Beispiel hinstellen, ja? Du bist ja jemand, der relativ unüberlegt hier offensichtlich angerufen hat. Ja, nee, ich dachte jetzt eigentlich oder und nicht und, weißt du? also also eins von beiden. Denkt über und. Na gut, ich würde sagen, auf alle Fälle mein Schreibtischstuhl, weil das ist der einzigste Stuhl, der in meinem Zimmer da ist. Und ohne den könnte ich mich ja nicht hinsetzen. Und was machst du so, wenn du auf deinem Schreibtischstuhl, was sind die untypischsten Tätigkeiten, die du auf deinem Schreibtischstuhl verrichtest? Meine Zeitung drauf ablagern. Was für Zeitung? Bravo Mädchen? Bravo Girl? Nein, bestimmt nicht. Sondern? Aber Spexleser bist du doch sicher nicht. Was für ein Ding? Siehst du? Hä? Ich hab das jetzt von... Spex? Nee, was ist das denn? Siehst du? Na, sag was mal. Sind denn deine Zeitungen, die du liest? Kennst du garantiert nicht. Also eine ganze Menge PC-Magazine. Ich möchte jetzt keine... Eieiei. Ja, schlimm, ja. Ne? Hm? Und dann White Dwarf. Sagt dir garantiert nicht. Nee, was ist denn White Dwarf? Das ist eine Zeitschrift von Games Workshop. Und Games Workshop ist eine Firma, die Strategiespiele herstellt. Ja, und sag mal so jetzt, das menschheitliche Kulturerbe. Hast du da ein Verhältnis dazu? Nicht direkt, ne. Ja, mit dieser erschütternden Auskunft würde ich jetzt gerne dieses Gespräch erstmal beenden wollen. Na gut, okay. Tschüss, Thomas. Tschüss. Hi. Ibsen kommt natürlich aus Norwegen. Tach. Ja, tach. Das klingt aber verflucht nach Birne. Na gut. Was heißt na gut? Ist doch so, oder? Ja, ist so. Na siehste. Top. 100 Punkt. Ja, du, was ist mein Lieblingsgegenstand? Ja. Ein Goldfisch war mein Lieblingsgegenstand gewesen. Ach, aber ein Tier ist doch aber kein Gegenstand, Birne. Ja, doch. Nee, das Liebling... Wenn er denn gestorben ist und sowas. Na, da warst du traurig. Nee, da habe ich den dann ausstopfen lassen und dann habe ich den wie so ein Mobile. Hey, jetzt trau ich mich, Birne, jetzt trau ich mich ja kaum zu fragen, nach deinem nach deiner Mutti zu fragen, die wahrscheinlich auch ein Lieblingsgegenstand war, die hoffentlich aber ein anderes Schicksal als dein Goldfisch ereilt hat. Das lassen wir mal da und so was, ja. Siehst du? Lieblingsgegenstand. Birne, bei dir würde ich ja doch eher denken, ist die olle MZ dein Lieblingsgegenstand? MZ? Wie soll ich denn das verstehen? Ich fahre ja kein Motorrad. Nee, mein Lieblingsgegenstand ist mein Goldzahn. Du hast einen Goldzahn? Ja, klar. Und hast du dir den wenigstens sichtbar im Gesicht anbringen lassen oder ist es so ein versteckter Hinterrad? Also, voll in eine Kauleiste eingebaut und so. Aber so, dass es vorne auch tatsächlich blitzt. Du, nee, der ist nicht vorne und sowas. Der ist also richtig top gern hinten, backenzahnmäßig und so. Ach, da sieht man den doch überhaupt ja nicht. Da machen auch Goldzähne wenig Sinn. Das ist einer von. Zum Beispiel bei Vorstellungsgesprächen oder so. Das ist einer vom Backenzahn und sowas. Habe ich mir einen Goldzahn setzen lassen und so. Musste ich machen. Ja, und also das macht richtig Spaß. Weißt du, wenn du dann so, wie gesagt, so Zähne putzt und so und dann öffnest du dann so die Kauleiste und dann sagst du, oh Mann, Alter, aber heute wirst du wieder richtig blitzen und so. Kommt richtig gut und so. Ja, und ist, hat der... Davor habe ich Weißgold. Welche Funktion hat denn der Goldzahn für dich? Also der Goldzahn hat die Funktion, richtig sein Gold zu verarbeiten und so. Das Gold wird richtig breit gedrückt. So, verstehst du, wenn du so kaust und so... Ja, aber du kaufst. Das hält das aus, also ich kann nur sagen, das ist übrigens. Aber du betrachtest ihn jetzt nicht als Wertanlage zum Beispiel. Doch, ist eine Wertanlage. Musst du hochgradig versichern lassen. Du selber siehst ihn auch als Wertanlage. Ja, selbstverständlich. Ist echt eine Wertanlage. Ja. Musst dich versichern lassen. Und warst du jetzt schon mal versucht, sagen wir mal, am Tresen den Goldzahn auf den Tisch zu packen, wenn es mit dem Geld knapp war? Was weiß ich, am Tresen, was weiß ich, wenn du jetzt eine Zeche nicht zahlst und der Kellner hackt dir, was weiß ich, mit dem Messer den Daumen ab oder so. Ja. Siehst du, das ist auch eine Wertanlage. Und da brauchst du bloß. Du musst mit dem Goldzahn auch. Der Goldzahn ist die hochgradige Wertanlage. Birne? Was denn los? Kannst du mal kurz deine Finger durchzählen? Ja, sind noch alle da. Ehrlich? Hallo, ey. Weil du mal den Mund aufmachst in entscheidenden Situationen. Muss der Goldzahn präsentieren. Birne, richtig, wir leben in einer Gesellschaft, in der man nur verstehen muss, den Mund aufzumachen. So sieht das nämlich aus. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Was? Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Tschüss. Nichts zu danken, alles klar. Hau rein, Junge. Ja, tschüss. Nichts zu danken, hast du gesagt. Hallo. Hallo? Ja. Kuttner. Ja. Mensch, alter Suppe, endlich heik doch mal war Rat hier. Mann, du privatisierst aber auch gleich rum. Du kommst mir ja ganz intim. Ach nee. Nee. Sag doch Jürgen. Ach, soll ich Jürgen doch sagen jetzt? Ja. Naja, aber alte Suppe. Hörst du das gerne, wenn jemand zu dir alte Suppe... Wie sagen die Leute zu dir in aller Regel? Wie sagen die alte Suppe, sagen die zu dir? Ja, können sie doch machen. Na, ich frage nur. Ja, ist doch auch so eine Sache, die man... Wie sagen sie denn normalerweise... Jetzt sei mal ganz ehrlich, wie sagen sie denn normalerweise zu dir? Paletti sagen sie. Zu dir sagen sie Paletti? Mhm. Alter Paletti? Nee, Naja, oder sowieso. Alet Paletti, sagt man doch. Paletti, alles Paletti. Und zu dir sagen sie auch Paletti? Na, warum nicht? Ah, weiß nicht. Weil ich doch das bin. Na ja. Nee, komm mal auf den Punkt. Hm, ja. Ich oder du? Du kommst auf den Punkt. Ja. Ja, ja, ja. Mach mal. Das ist schwer auf den Punkt. Wenn der noch eine Metallica-Karte haben will? Ob ich weiß, ob jemand eine Metallica-Karte haben will? Können wir jetzt über den Sender mal kurz regeln. Meinst du? Ja, glaube ich doch. Ja, musst du ja deine Telefonnummer ansagen. Und wenn du dann aber Telefonterror oder Computerviren auf einmal in deinem Apparat hast, dann ist das nicht meine Schuld. So was will ich gar nicht haben. Ja, ja, dann was nutzt ansonsten, was sagst du denn jetzt? Du hast eine Metallica-Karte übrig. Habe ich, genau. Prima, sagen da viele Hörer. Ja, werden sie sagen. Für morgen in Deutschlandhalle in Berlin, okay? Ja, schön. Für morgen, Sir, eine Metallica-Karte. Deutschlandhalle Berlin. Toll. Ja. Ich will einen schönen Gruß von Heiko bestellen. Heiko? Hm? Ja, dann grüß Heiko mal schön zurück. Aus Melrose, im Bistro. Ja, naja, gut, ja. Ach, die Nummer soll ich auch noch geben. Welche Nummer? Ja, hier von dem Bistro. Die Nummer geben. Und denn? Zurückrufen, wegen der Karte. Ach. Nee. Nein, na, du bist ja doch ein ziemlich cleverer. Ach, ich nee. Dachte, du wolltest jetzt nur so grundsätzlich sagen, dass du eine Metallica-Karte hast. Habe ich ja auch, ja. Aber wie soll denn das aussehen? Denn muss man da in Müllrose anrufen? Dann landet man da wahrscheinlich in einem irgendeinem Bratöl verschwitzten Imbiss? Was? Dann, ah. Au, au, au. Willst du dich nicht lieber morgen verabreden von der Deutschlandhalle zur Metallica-Kartenübergabe? Ja? Ja? Mhm. Dann sag doch mal, wann du wo stehst. Und wie, sag mal, wie du aussiehst, das ist auch mal klasse. Ja, das ist schon. Ja, ich stehe da vor der Deutschlandhalle ganz links und ich sehe total super aus. Nee, was will ich nicht sagen. Sondern? Ich hab ein Plakat von Glenmore in der Hand. Kennst du Glenmore? Ja. Okay. Und zwar... Und das hast du dann aber so aufgespannt, oder was? Ja, muss ich ja. Weil ich ziemlich klein bin. Damit du, damit du erkannt werden wirst. Damit du erkannt wirst. Ja. Das ist lila, das Plakat. Gut. Also das ich heißt... Hoch und dann da... Und da ist dann eine Metallica-Karte zu haben. Dahinter. Ja. Zum also, Einkaufspreis natürlich. Wie war der Einkaufspreis? Kannst du den vielleicht nochmal sagen? Ja, hier bei uns hat es 74 Mark gekostet. In Müllrose? Ja. Ja. Gut. Weil die Karten schneller, die da vor der Halle stehen, wisst ihr, an die will ich das nicht verkaufen. Ja. Dann lieber einen richtigen Fan für den Originalpreis, dann ist das nämlich okay. Ja, und der müsste dann morgen vor der Deutschlandhalle sein. Ab wann stehst du da mit deinem Plakat? Ja, sagen wir mal so ab 20 Uhr fangen sie an, 19 Uhr. Ab 19 Uhr stehst du da mit einem Plakat und hast eine Metallica-Karte über. Ja. Wunderbar, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Ja. Schöne Imbissgrüße nach Müllrose. Okay, ciao. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo. Ja, tag schön. Mensch, auch voll aufgeregt, oder? Ja, ganz schön dolle. Ah, ich bin hier super abgeregt, kannst du wissen. Ey, das ist scheiße hier, das ist ziemlich leise. Warum? Du kannst ja das Radio vielleicht lauter machen. Nee, ich bin hier in so einer Jugendbegegnungsstätte hier. Vielleicht gibt's dir mal einen Kumpel. Hallo? Ja? Das stimmt sich hier ganz fein. Europäische Jugendherbergs- und Begegnungsstätte Werbelinsee. Aber dafür haltet aber mörderisch da bei euch. Hm, wie bitte? Es halt. Das halt? Ja. Das ist der Raum hier, das ist der Gang hier. Ah ja. Weil die haben nämlich nie mal Telefone auf den Zimmern. Ah ja. Und was macht ihr jetzt in einer europäischen Jugendbegegnungsstätte? Ach, eigentlich wäre das Klassenfahrt, aber es ist dermaßen verfuckt hier, ey. Die Lehrer haben uns schon angehaut, was wir für Scheiße bauen und so. Aber doch wahrscheinlich... Aber ich wollte mal was zum Thema sagen, was? Ja, ja. Lieblingsgegenstände. Also für mich eine Tür oder ein Fenster, also... Oder vielleicht noch ein Kamm. Könntest du versuchen, alle drei Lieblingsgegenstände kurz zu erklären, warum es Lieblingsgegenstände also sind? Ohne Tür wäre ein Haus erstmal sinnlos. Also ohne Fenster auch. Weil dermaßen ein dunkler Raum, das wäre doch irgendwie sinnlos, oder? Ja, aber es reicht ja, notwendige Gegenstände sind ja nicht von vornherein Lieblingsgegenstände. Also mein Lieblingsgegenstand ist zum Beispiel ein Kamm. Weil ich kenne mich sehr oft, sehr gern, bleiben zwar mal ein paar Haare kleben, aber das muss man... Also in Kauf nehmen. Hm. Und was ist dein Lieblingsgegenstand eigentlich? Das habe ich vorhin schon gesagt, verrate ich jetzt nicht nochmal. Oh Mann. Nein, ich will ja nicht so privat hier erscheinen. Ja, nein, ich wollte mal wissen, wie die Gruppe heißt, die ganzen Lieder da so covert, so komisch. Ele Kelle Liset. Ja, wie bitte? Ele Kelle Iset. Ele Kelle Iset. Finn. Die sind am 26. im Kopp in Berlin zu bewundern. In Berlin? Am 26.09. Ach so, wo haben die denn so sprechen gelernt eigentlich? Ich nehme an, in Finnland. Ach so. Wo hast du so sprechen gelernt? Aber vorhin hast du ja, so Bon Jovi gecovert. Wo hast denn du so sprechen gelernt? Living on a Prayer, kann das sein? Wo hast denn du so sprechen gelernt? Ich in Weißwasser. In Weißwasser? Ja. Ach, das ist doch die Eishockey-Metropole. Ey, Mensch, du hast ja Ahnung. Ja. Und bist du ein Eishockey-Fan? Ja, auch. Ich ja nicht. Na, sicherlich. Wenn man da schon wohnt, dann muss man irgendwie in der Szene da mit drinne hängen. Und hast du selber Eishockey gespielt? Ja, 3 Jahre. Mensch, da hättest du noch ein bisschen lügen können und sagen können, der Puck wäre dein Lieblingsgegenstand. Ach, da kommst Puck, du mir genau, mit Türen. Der Schläger. Ach, und jungen Männercam, abstoßend. Oder der Schiedsrichter vielleicht. Ja, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Okay, besten Dank. Und bin voll deprimiert. Tschüss. Oh, mein Schuss. So, dann machen wir jetzt, glaube ich, erkläre ich nochmal den halbautomatischen Anrufbeantworter. Der hat die Telefonnummer 721 39 32. Und damit ihr jetzt eine ungefähre Vorstellung habt, was rauskommt, wenn ihr da anruft, hören wir uns jetzt den halbautomatischen Anrufbeantworter aus der vorletzten Sendung an. Hallo, hier ist Tilly, ich mutiere. Und außerdem suche ich noch ein bisschen Mut der Erde. Hallo Kuttner, ich finde es eine Zumutung, dass deine Mutter meine Freundin nicht anerkennt. Ich wollte nur sagen, Kuttner, bei deiner Mutsammlung, obwohl du Kinder haben willst, gehört doch der Hochmut dazu. Göstas lustige Instrumente, Teil 16. Heute die Blockflöte, die Kasi und Draghi begleitet. Ja, ich hätte da was zum Besten zu geben, und zwar von dem Louis Buñuel, von dem Filmregisseur. Der hat was mit Wermut zu tun, und zwar hat der ein tolles Mixgetränk kreiert. Das war ein Martini Dry, und zwar nimmt man einen französischen Wermut, der da heißt Neuilly Bras. Gibt den über die Eiswürfel, schüttelt das ordentlich durch, gibt den Wermut in den Ausguss und gibt einen trockenen Gin drauf. Und schon hat man einen tollen Martini Dry. Mir ist noch ein Wort eingefallen, Demut. Hello, you are speaking the new automatic and green machine. You can go home. I will be the new one. Your voice is not the sexiest in the world. Listen to my voice. An Mut, in der ich mich befinde, hin zu Übermut, indem ich mich verwinde. Süße Sehnsucht, schwache Trachten, Show entzückend, Radio Man. Ja, guten Abend oder guten Morgen, hier ist Birne. Ja, Hier ist Jörg, ich bin etwas schwermütig, weil Kuttner nicht mehr ans Busch spielt. Kleinen Tipp, wenn du nicht mehr magst, spiel doch mal Kassierer. Ein Auszug aus Faust, der mich wehmütig macht. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Sein hoher Gang, seine edle Gestalt, seines Mundes Lächeln, seine Augen Gewalt. Und seiner Rede Zauberfluss, sein Händedruck und ach, sein Kuss. Ja, hi Kuttner, hier ist Dirk. Wollte deine Klaviatur des Mutbegriffes nur um den Begriff des Edelmut erweitern. Hallo Leute, habt ihr sie vergessen, wo sie doch so wichtig ist? Die Sanftmut. Hallo, hier ist Ronny und ich gehe jetzt schlafen, also gute Nacht. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ich hoffe, das war's und wünsche euch beim nächsten Mal viel Spannung und viel Megahertz. Auf bald! Ciao! War das gut? Oder war das nicht so gut? Hey, hey, go kaikki nyt humppaamaan, joukolla lattialle tanssaamaan. Ai ai lapikasta lattiaan, kipunat lentää kun humpataan. Hei, musta humppa huolet vei, tanssaamatta kukaan olla ei. Tanssaamaan halajan. Rytmi railakas täyttää pään, humppaamisesta unta näen. Hip heija ja heleija, hop hoija, humpataan ja tanssataan. Hip heija ja heleija, hop hoija, humpataan ja tanssataan. Kun naisen kanssa pääsen, mä tanssaamaan, humppa poppo tauolle luikahtaa. New dry dry eyes for postan. Feru sipsikain, tatsikain, sangsu. Und das ist die Telefonnummer hier, die Telefonnummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter ist 0331 für Potsdam 721 39 32. Das Thema lautet Lieblingsgegenstände bzw. bemerkenswerte Gegenstände, die sehr häufig von euch benutzt werden. Hi, wer bist denn du? Hallo? This is Jimi Hendrix, I am with you, and listen to the Stretch Fight every Tuesday. Cause it's a great show, I like it more than the Soundcard with Johnny. Na, Mensch, Junge, war ein bisschen kurz, hättest du mal ein Weilchen machen können. Bin gerade ein bisschen traurig. Raus hier, hallo, wer bist du da? Ja, hallo, ihr Kuttner, hier ist Kai. Tag, Kai. Und zwar, wenn das Geräusch im Hintergrund ein bisschen stört, hier läuft gerade mein Badewasser ab. Hört man das? Nee. Okay, also meine Lieblingsgegenstände... Sag mal, bist du jetzt völlig nackt? Nee, ich hab gerade einen Bademantel an. Weil für Johnny steht ja immer die Herausforderung, nackt zu moderieren. Was ich einen interessanten Gedanken finde. Ja, ich hab jetzt gerade, also ja. Schon fertig. Sag mal, ist warm im Bad bei dir? Ja. Ja, dann kannst du doch den Bademantel auch ausziehen, oder? Ja, aber also, dass man einfach so eine Art erotisches Moment und so eine ungewisse Spannung jetzt hier in unseren Dialog drin kriegt. Ja, ich bin bloß gerade stark erkältet, das ist vielleicht nicht so günstig. Ach, könntest du nicht mal von deiner Erkältung absehen? Und sagen wir mal jetzt im Interesse der Sendung und im Interesse so einer, sagen wir mal, Research könnte man das fast sagen. Ja, einfach mal, dass wir jetzt uns miteinander unterhalten, du völlig nackt, ich relativ angezogen und wir im Nachhinein dann resümieren, ob mir Gespräch anders verläuft, wenn jemand angezogen, der eine Gesprächspartner angezogen und der andere nackt ist. Ich kann ja den Bademantel aufmachen. Ja, aber könntest du dich bitte umdrehen? Ja. Gut, das ist nett von dir. Gut, ich bin jetzt umgekehrt. Du warst Kai, ja? Ja. Und zwar sind meine Lieblingsgegenstände auch ein Elch und der Duden. Und zwar... Auch so ein Plüschelch? Ja, genau. Und du übst auch für die Ehe? Nee, ich hab den gewonnen. Naja, sagen wir mal, deine Frau wirst du ja auch gewinnen müssen. Stimmt. Siehst du? Nicht über das Radio. Aber, naja, so wie du jetzt moderierst, warum nicht? Die rufen hier schon alle an. Ja? Ja. Sieht man auf den Blinklichtern, ob das weiblicher Anrufer oder... Wollen wir mal kicken, ob wir einen weiblichen Anrufer, ob wir eine Anruferin finden? Können wir machen, ja. Na, bleib mal in der Leitung. Hallo? Du darfst jetzt nichts sagen, Kai. Hallo, wer bist denn du da? Sag nichts. Na, das gleich raus, dann werden wir mal kicken. Hallo, ist da jemand? Ja, ich guck mal, ich wäre gerne Frau, aber ich bin Kinder. Ah, tut mir leid, muss ich dich rausschmeißen. Jetzt versuche ich mal eine Frau fit zu finden hier. Hallo? Hallo? Ja? Ach, du bist ja auch ein Junge. Ja, ich bin's nochmal. Ah, nee, tut mir leid, raus. Wir suchen weiter eine Frau, Kai, oder? Können wir, ja. Ja? Ah, aber das wird mir fast ein bisschen verworfen jetzt hier. Das ist ja, naja, mal. Hallo? Hallo, hier ist die Tilly. Ach, Tilly, nicht. Hallo? Ach Mann, junge Frauen, ruft doch mal an, ist doch interessant. Der Kai steht hier im Bademantel. Hallo? Hallo? Ja, Tag. Wer bist denn du? Nämlich dein, finde ich. Oh, ach Mensch. Dann schlägt doch bei so Sachen schlägt immer gleich die Deppenfraktion dazu. Ist das so eine Deppenherausforderung, Kai? Was denkst du? Jetzt mich mit Hallo? Mir im Bademantel ja. Disponieren? Ja, und schon wieder einen Mann. Ja, weiß ich nicht. Aber ich hatte auch eigentlich eine Frage. Ja, na dann frag mal, Kai. Und so habe ich nämlich meinen Duden, was ja auch ein Lieblingsgegenstand von mir ist, verlegt. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, ob ich dich als sprechenden Duden kurz mal benutzen dürfte. Nee, ich möchte jetzt hier nicht on-air Fremdworterklärungen machen müssen. Wir haben nämlich eine Hausaufgabe auf in Deutsch. Ihr habt eine Hausaufgabe in Deutsch auf? Da sind wir nämlich. Ey, na, du hast doch aber deine Erkältung. Du kannst dich doch beruhigt raushalten aus dieser Hausaufgabe. Nee, das verpasst man so viel. Das sieht auch nicht. Ich war letzte Woche schon krank. Und zwar sollen wir nämlich ausländische Termini vorrangig verben. 10 Stück uns ausdenken, die möglichst der Lehrer nicht kennt. Und die bei dem Unterricht klären können. Hättest du da vielleicht eins? Verben, die ihr eurem Lehrer beibringen müsst? Nee, die wir bloß so mitbringen sollen, die dann geklärt werden im Unterricht. Tja, Mensch. Antichambrieren? Antichambrieren, Moment, ich schreibe mir das mal auf. Ja? Antichambrieren mit CH? Ja. Dann würde ich, ein tolles Wort ist auch dislozieren. Dislozieren? Ja, dislozieren. Und, na, das kriegt man im Unterricht raus. Okay. Penetrieren. Penetrieren. Okay, das reicht ja schon. Ja? Damit ist mir sehr geholfen. Schön. Danke ich dir. Kannst den Mantel wieder zumachen. Okay, ich mach jetzt. Ich habe auch das Fenster jetzt aufgemacht, also. Ja, nee, eins geht nur. Entweder Bademantel auf oder Fenster. Ja. Wir haben uns aber völlig normal unterhalten, oder? Das stimmt, ja. Das ist toll, das muss ja nicht von vornherein gleich, sagen wir mal, ins Schlüpfrige abgleiten, nur weil einer nackt ist. Stimmt, ja, ist ja auch Radio, ist kein Fernsehen. Ja, naja, selbst wenn im Fernsehen, ich denke, wir hätten uns beide auch im Fernsehen nicht anders unterhalten. Also jedenfalls, ich denke schon, dass ich so cool wäre und du auch. Wenn ich im Fernsehen wäre, hätte ich aber jetzt nicht meinen Bademantel aufgemacht. Naja, ich habe dich doch aber gebeten, umzudrehen. Ach ja, stimmt, richtig, ja. Insofern wäre es schon gegangen. Ich habe mich jetzt außerdem... Du hättest natürlich gegen so eine Mauer von kichernden Bühnenarbeitern angesprochen. Das ist natürlich ein bisschen problematisch und das verändert dann doch schon die Kommunikation. Insofern hast du schon recht, Radio ist doch was anderes. Und ich muss mich auch entschuldigen, ich habe mich jetzt außerdem wieder in die Richtung zum Radio umgedreht. Ja, aber du hast deinen Bademantel zugemacht inzwischen, oder? Ja, jetzt erst danach. Weil, ey, nicht, dass der kalte Wind deine Vorderseite trifft. Ja. Okay. Schönen Abend noch. Ja, danke, gleich. Tschüss. Hallo du und Frau, wer bist denn du da? Ich? Ja. Hallo, hier ist nochmal Tilly. Ja. Ja. Tag Tilly, und du hast jetzt einen besonders denkwürdigen Lieblingsgegenstand? Oh, ich hab so extrem viele, glaubst du ja nicht. Ich wollte nochmal auf die von angesprochenen Zahnbürste eingehen, ja. Die du angesprochen hattest, ja, der Gedanke ist mir auch schon gekommen, dass das doch ein Objekt ist, das irgendwo unterdrückt ist, ne, in dieser Gesellschaft. Und wir müssen mal überlegen, wie wir mit der Zahnbürste umgehen. Natürlich ist mir ein bisschen zu pauschal, das stimmt auch nicht. Doch, das stimmt. Ja, die Zahnbürsten sind ja teilweise ja adelt, die heißen ja Dr. Kochs oder weiß ich, wie die heißen, oder Dr. Oetker, nee. Aber du musst bedenken, dass sobald eine Zahnbürste 3 Wochen alt ist, wird sie weggeschmissen. Von mir nicht. Nee, das finde ich gut von dir. Ich finde, man muss auch sagen, man hat ja damit die Möglichkeit, wenn man Zahnbürsten sammelt, so eine eigene Zahnbürstenbiografie von einem selbst gewissermaßen herzustellen. Ist zum Beispiel auch wichtig, sagen wir mal, alle 3 Wochen von sich ein Passfoto zu machen, die dann nebeneinander zu kleben und da so einen Film seiner selbst zu haben. Das könntest du ja gerade mal veröffentlichen. Ja, was man sonst so aus der Botanik kennt, wenn so Pflanzen, Keime, zack, wachsen die hoch, Blüte, wumm, fallen sie um und sind tot. Und das hat man dann am Ende seines Lebens von sich selbst als Film. Wobei natürlich das letzte Bild wird man sich nicht mehr anschauen können. Ja, du hast als Moderator ja auch so sehr viel, dass du dich ja nicht fotografieren lassen kannst, ne? Das kann man doch selber machen. Da reicht ja so eine kleine Lomo-Kamera und man muss die bloß immer zack ins Gesicht, sich selber ins Gesicht halten und fotografieren. Lomografen ist ja, also Lomografie ist ja auch Kult, ne? Ja, na, man kann doch irgendjede andere Kamera nehmen. Wo kriegt man so eine? Weiß ich auch nicht. In Russland. Aber die werden da jetzt wieder produziert. Irgendwo gibt's sie halt. Muss aber auch keine Lomo sein. Man muss bloß irgendwie eine billige Kamera, man muss sich die fest vornehmen, die darf nicht mehr als 20 Mark kosten. Die Kamera ist auch noch so eine Und dann kauft man sich so ein Ding und dann kann man sich immer schön selber fotografieren. Merkst du, dass du mich überhaupt nicht zu Wort kommen lässt? Ey? Nee, aber du hast ja hier wieder jede Menge praktischer Tipps abgesaugt. Ich danke sehr für deinen Anruf. Tschüss. Ich dir auch. Tschüss. Okay. Spiele jetzt hier nochmal eine kurze, traurige Musik. Moby, lovesick ist er und genauso singt er und versuche jetzt in der Zwischenzeit mich hier auf die Nachrichten vorzubereiten, die demnächst folgen werden. gesagt von mir. Haha, wer da gelacht hat, ist Matthias Kerkhoff, aber der soll jetzt nichts mehr zu lachen haben, sondern soll Nachrichten vorlesen, ist schließlich 23.31 Uhr. Jetzt müsste seriös sein. Kurzinfo. Bestätigt. Die UN-Vollversammlung hat mit großer Mehrheit den Vertrag über das weltweite Verbot von Atomversuchen angenommen. Das Abkommen kann allerdings nur in Kraft treten, wenn es von allen 44 Ländern unterzeichnet wird, die über Atomtechnologie verfügen. Indien und Pakistan wollen dies aber nicht tun. Zustimmung. Delegierte von 20 politischen Parteien in Tschetschenien haben heute das Friedensabkommen mit Russland gebilligt. Zugleich verständigten sie sich aber auf eine Koalitionsregierung, die noch im Herbst gebildet werden soll. Der Chef der Moskau-trauenden Regierung in Grozny, Savgajew, nahm nicht an dem Kongress teil. Umwelthaushalt. Die Opposition warf der Bundesregierung heute platten Ökonomismus vor, der nur noch kurzfristige Interessen kenne. Sie sehe die Umwelt als Belastung, nicht als Chance, sagte der SPD-Politiker Müller. Gemessen am Verkehrshaushalt oder am Verteidigungsetat stünden der Umweltministerin nur knapp 3% der Mittel zur Verfügung, sagte die Sprecherin der Grünen Hustedt. Amtswechsel. Neuer Fernsehdirektor des ORB wird Volker von der Heydt. Der Rundfunkrat wählte ihn am Abend im zweiten Wahlgang. Der bisherige Leiter des Ressorts Gesellschaft Soziales tritt zum 1. Dezember die Nachfolge von Michael Albrecht an. Sport. Im Fußball-UEFA-Pokal war am Abend der Hamburger SV bei Celtic Glasgow mit 2:0 erfolgreich. Und auch Borussia Mönchengladbach gewann sein Auswärtsspiel gegen Arsenal London mit 3:2. Schalke 04 besiegte den niederländischen Vertreter Roda JC gerade mit 3:0. Die Begegnung FC Valencia Bayern München steht zur Halbzeit, also jetzt 2:0. Wetter. Nachts zunehmender Wind im Fritz-Radl-Land, einzelne Schauer möglich, Temperaturen um 8 Grad, am Tage dann zeitweise heiter um 16 Grad. Das war ein Fritz-Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Guten Tag. Guckt mal, Oma Schulze ist wieder da. Mensch, Sie sehen aber gut erholt aus. Kommen wir auch von der Kur. Wir wissen nicht, wo Oma Schulze war. Dr. Fritz empfiehlt... Die Deutschlandhalle, Mittwoch, 13. November, die Kur. The Cure. Cure, live in Bad Berlin. Ein Kurkonzert in der Deutschlandhalle. Mittwoch, 13. November. Ja, also eine Kur ist auch was Feines. Rezeptfrei verordnet und gesundheitsreformverträglich verschrieben von Dr. Fritz. Fritz. Wir bleiben wach. Die Liebe lacht. Habt ihr ein Mikrofon hier? Sprechfunk? Los, Kuttner. Mit. Guten Tag, Kuttner. Dr. Jürgen Kuttner. Kuttner ist auch... Lassen Sie mich in Ruhe! Das ist eine Musik, die ich für mich selber spiele. Das ist LL Cool J und weil Johnny mich immer Rick Rubin nennt. Sneak out the party and wouldn't be coming back. On the floor, you're a you move. You look like Ralph Cramden or a Donald Duck cartoon. You can't stand. You wanna come to my party? I wouldn't give you a chance. You try to take breakdance lessons, ended up in an ambulance. Wouldn't it be funny if they put you on solid gold? You dance like you got arthritis already. What'll happen when you get old? You can't dance. Yeah, why are you so stiff? Is it something that your mother did? Maybe you grew up around can't dance people when you were a can't dance kid. You live in a can't dance house, went out with a can't dance car. Your doofy can't dance father got drunk in a can't dance bar. Can't dance bath, put on your can't dance cologne, go out to a can't dance party so you wouldn't have to can't dance all alone. You can't dance. You can't dance. You can't dance. You can't dance. You can't dance. Homeboy, will you please get off the floor? Moron. You can't dance. I'm telling you. No, I'm just playing. You can't dance. You can't dance. Schönen guten Abend. Mein Name ist Manfred Stolpe und Regine Hildebrandt. Ich wünsche den Menschen in unserem Lande, dass immer alles klappt. Tja, attraktive Promos hier. Ich will die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter nochmal sagen. Der hat die Nummer 0331 für Potsdam. 721 39 32. 721 39 32. Und so hört sich der halbautomatische Anrufbeantworter dann selbst. Oh Mann. Warum muss ich denn eigentlich überhaupt so schnell reden? Und so hört sich der halbautomatische Anrufbeantworter in akustischer Selbstdarstellung an. 0331 für Potsdam, 721, 39, 32, so schwer ist es nicht, versuch es mal. 0331 für Potsdam, 721, 39, 32, jetzt alle. So, dürfte irgendwie alles so halbwegs klar sein. Das Thema lautet Lieblingsgegenstände beziehungsweise so Sachen, die ihr besonders häufig gebraucht. Ja, alles klar? Die Nummer hier ist eigentlich Okla 7481110. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Ja, guten Abend. Oh, aber ans Telefon jetzt. Heinz, ja. Du bist es nämlich an. Das Telefon stand ja direkt neben mir, insofern war das nicht so das Problem. Ja, aber hat er doch so stolpernd geklungen. Naja, der Hörer lag noch drauf. Ich habe so ein tolles Telefon, wo man auch mit aufgelegtem Hörer telefonieren kann. Ach, das ist ja schick. Ja, da muss man nicht immer so auf und wieder ab. Eieiei. Total praktisch. Ja. Das Heinz. War nicht mein Lieblingsgegenstand. Wenn ich einen Elch hätte, wäre es der. Ich habe aber keinen Elch. Insofern kann ich nur auf andere Sachen zurückgreifen. Wenn du einen Elch hättest, wäre das dein Lieblingsgegenstand? Ja, total. Aber Heinz, meinst du nicht, dass es doch ein bisschen leicht ins infantil mädchenhafte AU? Oh, das müssen wir jetzt wieder schwer auseinanderhalten, sonst kriegt man Ärger mit der Frauenfraktion. Dass es von einer gewissen Zurückgebliebenheit des Gemüts zeugen würde? Naja. Zeugte? Zeugte ist toll gesagt, oder? Ja, super. Also Stofftiere im Allgemeinen nicht so, aber der Elch doch. Der Elch schon? Ja, ja. Und wir halt nur keine Kniegelenke haben. Dann Heinz, wie alt bist du jetzt? 22. Wie alt warst du, als du dich von deinem letzten Kuscheltier verabschiedet hast? Ich hab's noch. Ach, ja, und wo? Na, im Bett, wo es sich hingehört? Ja. Ja, ehrlich, kuschelst du damit auch noch? Nein. Ach Mensch, naja, vielleicht bin ich auch bloß Kuscheltier verachtend. Das steckt hier nur so fest. So zwischen Wand und Latte. Damit er da nicht klappert oder was nachts? Nein, damit er nicht runterfällt sozusagen. Weil ins Bett zu legen ist ja auch zu blöd und naja. Das, meinst du, sieht doof aus, wenn man Damenbesuch kriegt? Wenn man als Das Thema hatten wir ja schon. Ich krieg ja selten Damenbesuch. Gerade im Bett zumal ich ein Hochbett habe, die verirren sich ja selten mal da hoch. Oh ja, na das aber auch, da errichtest du aber Hürden für deinen Damenbesuch. Na, ich sag mal so, wenn ich dann, also wenn ich es dann mal geschafft haben sollte, dass Damen sich in meinem Bett verirren, dann habe ich, glaube ich, schon Hürde geschafft. Also kann man, das ist ein deutlicher Indikator. Dann würdest du dir auch zutrauen, die Anwesenheit von Kuscheltieren zu erklären. Richtig. Ja. Aber dann sieht man die auch schon, wenn man auf dem Bett ist. Welcher Spezies ist denn dein Kuscheltier? Ich kann den gerade mal in die Hand nehmen. Ja, mal sehen, ob das die Kommunikation verändert. Wir haben ja gemerkt, wenn jemand nackt telefoniert, ist das ja nicht mal unbedingt sofort zu hören. Naja, ich hätte doch noch eine Bettdecke. Wobei, deine Stimme wird doch sanfter, Heinz. Ja. Ja. Irgendwie zärtlicher. So leichter Schmelz liegt drüber. Mhm. Liegst du jetzt schon im Bett? Du bist jetzt etwa in deinem Hochbett? Ja. Mit Kuscheltier und Telefon, aber ich sitze. Du sitzt? An der Wand gelehnt. Heinz, mach doch mal die Pyjama-Jacke auf. Nee, lass sein. Ich pflege nackt zu schlafen. Ach. Ja. Na, das habe ich jetzt aber überhaupt ja nicht gemerkt. Wieder mal eine Situation, in der deine Nacktheit die Kommunikation und meine Angezogenheit und Ungezogenheit die Kommunikation überhaupt nicht verändert hat. Mhm. Das ist ja bizarr. Tja, zumal ich das bisher auch noch kaum zugegeben habe. Hast du immer nackt angerufen? Nö, aber oft. Jetzt bist du geschockt. Heinz. Das ist jetzt ein schwerer Schlag, aber einmal muss ich es doch sagen. Das lag mir so lange schon auf meiner Seele. Du wolltest jetzt endlich mal loswerden? Ja, das war auch der Grund meines Anrufes eigentlich. Mhm. Ja gut. So, also was jetzt? Sag mal, aber dein eigentlicher Lieblingsgegenstand, der ist jetzt relativ... Jetzt hab ich mein Plüschtier vorgekramt. Ah ja, was für ein Tier ist es denn? Ein Hase. Also das hat ja keine Schnurrbarthaare? Was haben denn Hase da? Diese langen Härchen. Wie sagt man denn? Da kann man sagen Schnurrbarthaare. Die sind immer so lang. Häsische Schnurrbarthaare. Ja, die sind doch immer so lang, nicht wahr? Ja. Und die hat er nicht mehr. Ach so, weil die dir ja immer offen hast. Nee, weil ich mal Friseur spielen wollte als Kind. Und dann habe ich dem die Haare abgeschnitten. Leider. Ach Mann. Ja, der Arme. Na, aber das zeichnet doch die wirklichen Kuscheltiere, die einen über das Leben hin begleiten, aus, dass die jede Menge an Wunden einzustecken haben, oder? Dem habe ich auch einen Nabel gebastelt. Ja, Puppen verlieren ihre Augen, Ehemänner die Haare. Aber die Augen hat er noch. Und was hast du ihm gebastelt, eine Nase? Ein Nabel. Ein Nabel? Ja. Ach, der war nabellos? Ja, der war so einen völlig glatten Bauch und ich habe dem... mit Hilfe einer Schere, eines kleinen chirurgischen Eingriffs, einen Nabel gebastelt. Siehst du, da sind wir gleich wieder bei der Frage, ob Adam und Eva einen Bauchnabel haben. Und wenn, warum? Heinz! Ich weiß da jetzt auch keine Antwort drauf. Aber Verblüffung auf deiner Seite, du. Ja, so schade. Nicht schlecht, danke. So, ja, aber jetzt wollte ich eigentlich so mit meinen Lieblingsdienst kommen. Ja, der Schlüsselanhänger wurde ja schon erwähnt, aber ich habe einen ganz speziellen. Und zwar, ich wohne im Altbau und da habe ich noch so einen Durchsteckschlüssel. Der so auf zwei Seiten... Das ist ja auch eine bizarre Erfindung, diese Durchsteckschlüssel, ja, oder? Ja, und der Halter dafür, in Verbindung mit dem Schlüssel, da lässt sich herrlich schön so mit rumspielen. Das ist wie so ein Beruhigungsspiel, nur dass es eben nicht als Spiel verkauft wird, sondern als Wohnungsschlüssel. Wie spielst du damit rum? Das kann man schlecht erklären. Der Schlüssel steckt ja, den kann man ja nicht einfach so einen Schlüsselbund machen, weil man den ja nirgendwo aufhängen kann. Ja. Also ist da so ein Federmechanismus mit so einem Art Widerhaken. Hä? Und das... Hast du auch so ein Teil? Nee, ich habe gerade wieder meinen griechischen Fingerdreher rausgeholt. Ja. Ja, der ist toll. Selbe Wirkung hat das auch, aber das klackt auch immer so schön, wenn man damit so rumspielt. Ja. Mhm. Und Heinz, was ist der Gegenstand, den du so am häufigsten benutzt? Naja, sagen wir mal so, da ist der Wunsch, der Vater des Gedanken. Also wen ich am meisten benutzen gern würde, das ist wäre der Brieföffner. Das ist auch ein ganz toller Brieföffner, den ich habe. Man bekommt ja so wenig Post. Ach so, also die zum Briefe aufschlitzen. Ja, ja, so ein Brieföffner. Und zwar den hat man mir mitgebracht, irgendwie von der Ostseeküste. Das ist so ein Holzstiel, kann man sagen. Die Schneide ist praktisch aus Holz und unten der Knauf ist dann so irgend so ein Gestein, weiß ich auch nicht so genau, was das nun ist, aber der sieht auch ziemlich schick aus. Ach, und wer hat dir den mitgebracht? Meine Mutter hat mir die mitgebracht. Ah ja. Ich glaube irgendwie aus Rügen oder so. Ja. Mensch, sag mal, aber so ein Brieföffner ist ja auch ein höchst ambivalenter Gegenstand, oder? Auf der einen Seite ist es ja auch so ein Symbol für Kommunikation, für, sagen wir mal, tolle Briefe von Freunden, Liebesbriefe und so eine Geschichten, die man öffnet. Ja, und andererseits ist doch aber weg, ja. Der eigentliche Akt des Öffnens ist doch richtig so eine Splatter-Maßnahme, oder? Ist doch ein Brieföffner, ist doch genau in der Mitte zwischen Kettensäge und, sagen wir mal, Rosen. Ja, ja. Naja, du bekommst ja. Ja, ja. Du bekommst ja generell wenig Post, wie ich eben schon sagte. Insofern ist die Bandbreite da auch nicht so groß. Ja. Insofern ist, aber was auch ganz verwunderlich ist, dass in dem Moment, also man hat immer oft diesen Brieföffner und ich spiele auch oft mal so mit dem rum, hab den nur so in der Hand, einfach so, wenn ich irgendwas mache. Aber wenn ich jetzt wirklich mal einen Brief bekomme und will den schnell öffnen, dann ist meistens der Brieföffner nicht zur Hand. So, dass ich den dann doch so öffne. Ja, den Brief dann so öffnest? Ja, ohne Brieföffner. Das ist also völlig funktionslos eigentlich, aber trotzdem ist der Brief richtig schick. Womit öffnest du denn deine Briefe? Na, entweder mit der puren Hand, sag ich mal, wenn jetzt wirklich ganz wichtige Briefe kommen oder ich stehe im Hausflur. Das ist doch aber immer das Problem, dass man dann den Absender möglicherweise zerreißt, wenn man den mit seinen dicken Wurstfingern darin nestelt. Ja, aber meistens erkenne ich ja bei den Briefen, die wichtig sind, schon am Absender, wer sie mir geschrieben hat, insofern kenne ich auch den Absender schon. Ah ja. Und hebe die Umschläge auch nicht auf. Außer wenn auf den Umschlägen irgendwas Besonderes drauf ist. Ah ja, ich versuche ja immer, meine Wurstfinger von der Hörerpost wegzulassen, weil da kenne ich ja dann die Absender in der Regel nicht. Ja, und um hier die Illusion zu erhalten, dass ich sie mir möglicherweise doch irgendwann noch beantworten mag. Ja, ja. Ja, das kann ich bezeugen. Naja, und dann, wie gesagt, reiße ich das so auf, bei so einer wichtigen Briefen. Oder mit der Hand, oder wenn ich dann oben in einer Wohnung bin, nehme ich dann auch schon mal in der Küche ein Messer. Kugelschreiber eignen sich auch manchmal, die dann so reinzustecken, aufzuschlitzen. Aber das Tollste ist ja mal mein schönes Obstmesser, damit kann ich schön Briefe öffnen. Ach, das macht Spaß. Ein Obstmesser? Ja. Naja, nee, so ein Schälmesser, wo man immer eigentlich Kartoffeln mitschält, aber ich schäle ja keine Kartoffeln. Aha. Ich hab so ein bisschen ganz. Aber das lässt jetzt auch wieder tief blicken, oder? Ein Mann, der keine Kartoffeln schält, was das zu bedeuten hat. Ich muss mir jetzt eigentlich eine Bemerkung dazu verkneifen, aber wenn du darüber sprechen willst. Ja, nee, nee, wollte ich ja eben gerade nicht. Ah, ich wollte es vermeiden und hab mich selber jetzt voll drin geritten. Hm. Ach, Heinz. Ja. Ja, wie gesagt, diese beiden. Und dann noch, das erwähnte ich aber schon mal, das ist so ein Gegenstand, der auch absolut funktionslos ist. Das ist dieser Halter für so Küchenrollenpapier. Ach richtig, den du ausführlich beschrieben hast, wo ich raten musste, was das wohl sein mag. Genau, der steht immer noch bei mir in der Küche und ich hatte zwischenzeitlich Besuch, sodass das Ding auch mal genutzt wurde. Und aber mittlerweile ist das nicht mehr benutzt. Aber du hast schon Besuch, der so Küchenrollen immer mal mitbringt. Ja, ich hatte jetzt... Naja. Nein, die Küchenrolle war ja mit dem Geschenk dabei. Achso, das war die allererste, Die bekam ich vor einem Dreivierteljahr geschenkt und jetzt bekam ich Besuch und zum ersten Mal hat jemand das Ding benutzt. Achso, und hat dann Papier abgerissen. Richtig. Ach, toll. Nach dem Essen und fragte mich dann, ob ich das auch so eins will. Ja. Bot mir das praktisch an. Ich meinte so, nein, danke. Und dann kam dann die Frage, warum ich das hab und ich kam in arge Erklärungsnot. Heinz? Ja? Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Du bist ja doch von eigentümlichen Gegenständen umstellt. Umstellt, ja? Ja. Naja, ein bartloser Kuschelhase. Aber dafür mit Nabel, das möchte ich mal betonen. Ostseeischer Brieföffner. Ja, Rückenscher. Und Küchenrollenhalter. Ja, und mein dein Durchsteckschlüssel. Alter. Gut. Heinz, Hochachtung. Wie war das Gespräch jetzt? Auch wenn ich jetzt war die erotische Komponente mit drin? War völlig unerotisch, erstaunlicherweise. Ich denke, meine Stimme klang sanft. Ja, aber dann ist es doch wieder, also als du dann hast du wahrscheinlich doch irgendwie diese, also als du die Rede auf den Brieföffner kam, da war sofort der Wahnwitz in deinen Augen. Na, worüber soll ich denn sonst reden? Du hast gleich hier geredet wie Kinski. Mhm. Aber ja, Heinz, danke dir trotzdem für deinen Anruf. Gut, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, dir auch. Tschüss. In vielen Sendungen wird Krankhaftes, Perverses als normal ausgegeben oder wird Absurdes als Kunst dargestellt. Tja, da kann ich gar nichts dafür, das ist eben so eine Sendung. Tach. Hallo. Hallo, wer bist denn du? Sandra. Tach, Sandra. Hallo. Mein Gegenstand. Wenn man Sandra heißt, da ist man doch, sagen wir mal, zwischen 75 und 82 geboren, oder? Ja. Wann bist denn geboren? 80. Toll geraten. Ja, willst du jetzt mal Date wissen? Nee, was wünschen dir zum Geburtstag? Nee, will ich vorsichtshalber lieber. Nein, will ich lieber nicht wissen. Sag lieber nicht. Das hat aber auch was mit meinem Lieblingsgegenstand zu tun. Ach so. Also, mein Lieblingsgegenstand ist eigentlich eine Straßenkarte von Berlin. Weil ich weiß nicht, ich gucke unheimlich gerne nach, nach irgendwelchen Sachen, die irgendwo sind und so. Also, wie man da am besten hinkommt und schnellsten und so. Aber viel schöner sind doch immer so uralte Karten, findest du nicht? Nee, weiß nicht. Ach doch, also das war als ich 16 war, naja, da war schon wieder vorbei die Phase, wo ich in alten Berlin-Karten geblättert habe. Nö, das, was jetzt ist, mag ich eigentlich ziemlich gerne. Und jetzt wünsche ich mir halt für mein Zimmer eine Riesenkarte, einen ganz riesen Stadtplan, die ich mir an der Wand hängen kann. Ach, da gibt es doch aber auch so schicke Fotos von Berlin, oder? Die sind ja dann wieder noch interessanter. Nö, dann gehe ich da lieber selbst hin, Fotos machen. Nee, so ein Satellitenfoto, so richtig von oben, wo man dann immer rauskriegen muss, wo man selber wohnt und was wohl die Straße ist, die so toll aussieht. Oh. Nee, das finde ich auch nicht so schön. Findest du auch nicht so schön? Hm? Na, war ja nur ein Angebot. Doch, war nicht so gut. Dann kann ich dir das nicht zum Geburtstag schenken. Nö. Okay, danke. Vielen Dank, Sandra, für deinen Anruf. Ja, manchmal gehen die Gespräche schneller und manchmal dauern die länger. Okay. Tschüss. Hi. Hallo? Ja, hallo. Du hast da von so eine Showmusik gespielt. Wollte ich nur mal fragen, von wem das war. Oh Mann, ey, ich hab dich schon 8-mal buchstabiert. Hast du was zu schreiben dabei? Ja, jetzt ja. Dann schreib dir auf E-L-E. E-L-E. K-E-L-E. K-E-L-E. I-S-E-T. Nochmal. I-S-E-T. I-S-E-T. Ja, guck dir die Band selber an, am 26.09. spielen sie im Kopf. Na, mal sehen, ob ich da Zeit hab. Das war jetzt alles, was du wissen wolltest? Ja, eigentlich ja. Naja, vielen Dank für deinen Anruf, tschüss. Hallo, wer bist denn du? Ich bin's nochmal, Thomas. Und? Bist du jetzt angezogen? Wie angezogen? Nein, der Thomas aus Berlin. Na gut, Thomas? Naja, der ist aber auch nur... Das andere war ja auch Kai. Ja. Lobig. Thomas, was willst du jetzt sagen? Ich wollte wissen, mach doch mal eine Selbstbeschreibung von dir, vom Aussehen her. Weil ich weiß nicht genau, ob ich dich auf der letzten Dingsbums, wie heißt das denn, auf der Funkausstellung gesehen habe. Das weiß ich nicht genau. Mein Kumpel hat gesagt, guck mal, das ist der Kuttner. 1,81? Ja. So, sagen wir mal, pygnischer Typ. Ohne dass ich das jetzt erklären will, musst du dir selber Gedanken machen. Pyknisch, schreib dir auf Pyknisch, P-Y-K-N-I-S-C-H. Nicht mit G? Nee. Na gut. Und so ein bisschen eher eng stehende Augen, aha, rundet Gesicht, aha, Haare so mittellang. Ja, mit jedem Wort, was du beschreibst, entfernt sich das von dem... Glattet, dichtet Haar, wohlgeformter Mund. Und so, hast du mich jetzt Gegenlicht gesehen oder mit Licht? Gott, das weiß ich doch nicht. Na, so Gegenlicht, eher transparentere also, Ohren. Was du da beschreibst, entspricht sowieso nicht dem Kerl, den dichtere ich... Dichte Augenbrauen, dichte männliche Augenbrauen und starke Hände, die zupacken können. Aha. Und Adamsapfel. Aha, so viel zu Ode an den Kuttner. So, und dann wollte ich noch wissen... du hast da irgend so einen komischen Computer, der macht immer so lustige Sachen wie dieses 0331 für Potsdam. Ja, den verrate ich aber nicht, den Computer. Den das sagst du mir nicht. Nee, das ist meiner. Finde ich böse. Was ist denn dein Lieblingsgegenstand? Wieso willst du wissen, wie der Computer heißt? Ja, nee, ich will nur wissen, ist das ein Programm oder ist das ein richtiger Computer? Oder? Das ist ein richtiger Computer. Aha. Und der hat aber verschiedene Programme drin. Ist ja cool. 0331 für Potsdam. 70, 71, 12. Ja, genau den meine ich. Ja, das Coole ist ja, der spricht eigentlich nur Englisch und jetzt muss man dem das so hinschreiben, dass es sich wie Deutsch anhört. Das ist die hohe Kunst. Das sagt man beim Four. Da schreibt mal 64, du. Ja? 74. Na, vor allen Dingen, der muss das erstmal aussprechen können. Ja, na, aber 4 geht ja. Ja, aber 70. 70. Gut, danke ich dir für deinen Anruf. Na, halt, ich wollte noch jemanden grüßen, darf ich das? Oh ja, wurde lange nicht gegrüßt in der Sendung. Grüß mal noch jemanden. Ja. Na gut, ich grüße den Sebastian aus meinem... nee, stimmt gar nicht. Der ist jetzt aus der Nachbarklasse. Ja. Den Sebastian Prinz und den Daniel Decker. Okay, wunderbar. Tschüss. Jetzt gehe ich ins Bett. Ach, das ist sehr schön. Prima. Schlaf schön. So, was machen wir jetzt? Ich war neulich an Ehrenamt auf 3 Konzerten, unter anderem... Das hat mich doch traurig gestimmt, trotzdem ein tolles Konzert war, oder vielleicht auch gerade weil ein tolles Konzert war, auf dem Auflösungskonzert von Bindemittel, die haben im Tacheles im Café Zapata gespielt, war prima Stimmung, richtig tokotronös quasi, junge Menschen, die versucht haben, aus dem Rang ein paar Sitzreihen rauszureißen und da rumgehüpft sind. Bindemittel haben schön Alarm gemacht, hat viel Spaß gemacht. Und die waren voll sympathisch, haben richtig so Lagerräumungsverkauf gemacht. Der Eintritt hat 10 Mark gekostet. Dazu gab es eine wunderbare Vinyl-Single, die ich hier auch schon mal gespielt habe. Dann haben sie während des Konzertes immer olle Bindemittel-T-Shirts ins Publikum geworfen, haben immer noch tolle, freundlich machende Kekse ins Publikum geworfen und zum Schluss ein paar CD-Singles verteilt. Und da habe ich mir vorgenommen, die hier erstens zu spielen, diese CD-Single von Unification, auf der ein toller Remix von Alec Empire drauf ist, und dann gleichzeitig noch 3 von diesen Singles zu verlosen. Wer also ein Interesse an so einer schicken Bindemittel-Single hätte, auf der 3 Versionen von Unification sind und die 2. als Remix von Alec Empire, der müsste an den Sprechfunk schreiben, Postfach 909000, 14439 Potsdam, und müsste vielleicht irgendeine Aufgabe erfüllen, einen poetischen Alltagssatz müsste der aufschreiben, aber einen realen Alltagssatz, der gleichwohl, ohne es selber zu wissen, poetisch ist, der vielleicht aus einer Autonummer zum Beispiel, ich habe für eine Autonummer Blue gesehen, das fand ich sehr toll und sehr poetisch, oder aus einer Zeitung oder aus einer Gebrauchsanweisung. Also aus einer Situation, die von vornherein nicht poetisch ist und in der dann doch wie im harten Kern einer Muschel eine Perle verborgen ist. Und die Perle müsstet ihr aufschreiben und vielleicht, weil das ja möglicherweise von vornherein so nicht zu erkennen ist, eine kurze Begründung dazu. Also eine alltagspoetische Perle mit Begründung in einem Briefumschlag an den Sprechfunk, Postfach 909000 in 14439 Potsdam, und dann kann man eine von 3 oder 4 Bindemittel-Singles gewinnen. Und hier jetzt der Alec Empire Mix von Unification. Oh, voller Alarm. Because you paid the price. Your jeans got the boogie and your hair got soul. You spent your life growing from a total black hole. Your idols are perverse, shoes are Converse. Yelling at the foreigners from stealing from your purse. Then we say you could be nice and you say we got no rights. So you're dancing to our music every Saturday night. She never gets out. She's reading in the paper all about my life in Berlin and the town called Sims. When I telephone home, they ask how I've been. How can you live there? It's so unsafe. A young girl, I will roll my fascist cape. Every month I look at like I never say, go and get her. Mom, I can have to be worth it to be black. And my parents start squirming. Ein kleiner Schalter bedient und sie holen sich den Wolf ins Haus. Der Stolz rummeln. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das nie wieder spielen. So, hier ist immer noch der Sprechfunk. Telefonnummer ist 03174108 sein soll. Der halbautomatische Anrufbeantworter, der hat ja auch eine Telefonnummer. Und die lautet, die sage ich jetzt langsamer, 0331 für Potsdam, 721 39 32. Da habt ihr die Möglichkeit, dem Thema gemäß, es geht um Lieblingsgegenstände beziehungsweise um Gegenstände, die ihr besonders häufig benutzt, beziehungsweise Gegenstände, an die ihr eine besondere innere emotionale Bindung habt. Das... Manchmal ist es doch schwierig, so einen Satz zu Ende zu kriegen. Das ist das Thema. Das ist der halbautomatische Anrufbeantworter 0331 721 39 32. Den könnt ihr anrufen und da, ohne von mir unterbrochen zu werden, eure kurze Begegnung mit einem Gegenstand eurer Wahl auf Band sprechen. Das wird dann zusammengeschnitten und wir hören es irgendwann am Beginn der nächsten Sendung gemeinsam an. Tag, wer bist denn du da? Ja, hallo. Ja, hallo. Hoi. Freut mich ja jetzt ja nicht, nach dem Bademantel zu fragen. Hallo, Konstanze. Nach dem Bademantel? Nee, ist okay, ist gut. ich bin ganz erstaunt so. Sag mal, wie findest du denn, wenn hier in der Sendung nackte Jungs anrufen? Ja, ich kann ja kein nackter Junge sein, nee. Nee, aber wie findest du das, wenn du jetzt vorm Radio sitzt? Und da rufen jetzt nackte Jungs in der Sendung an. Ich sehe sie ja nicht. Das klang jetzt aber ein bisschen traurig. Hä? Das klang jetzt aber traurig. Das kommt ja drauf an. Ja, das kommt drauf an, aber trotzdem klang es traurig. Warum klang es denn traurig, wenn es drauf ankommt? Ich habe meine Stimmlage bei mir zurzeit liegen. Ich habe mir die Mandeln vor ein paar Tagen rausnehmen lassen. Ja, gut, okay. Also, war eigentlich mehr so rein neutral. Klang aber nicht so neutral. Darum habe ich gesagt, klingt traurig. Und das hat mich natürlich interessiert. Aber jetzt kommen wir völlig vom Thema ab. Ja, guten Abend, da muss ich schon erinnern, ich darf die Frage stellen, wie ist denn das Thema? Ich bin die Physiotherapeutin. Ach so, weil du ja von weit weg aus anrufst. Ja. Ach, als Physiotherapeutin hat man doch auch ein anderes Verhältnis zu nackten Jungs, oder? Das ist doch dann der kalte, sezierende medizinische Blick. Ja, kommt drauf an, ne? Man so ob man den Kittel anhat oder nicht. Und jetzt bist du ja wahrscheinlich... Ab und an guckt man dann schon mal so bewundernd hin. Ach, trotz Kittel? Trotz Kittel. Ach, verletzt das nicht die ärztliche Wegguckpflicht? Ich habe doch keine ärztliche Wegguckpflicht. Ne, aber die physiotherapeutische Wegguckpflicht? Die gibt's, glaube ich, nicht. Die gibt's nicht, echt? Und muss man da auch den Eid des Hippokrates schwören? Nö. Ja, selbst wenn, ist ja keine Passage drin, dass man nicht nackte Jungs anschauen darf, eigentlich oder? Eigentlich nicht, ne? Also, solange das beim Anschauen bleibt, ne? Ja, wie ist denn das Thema bei euch? Lieblingsgegenstände. Lieblingsgegenstände? Ja, beziehungsweise Gegenstände, mit denen man besonders häufig zu tun hat. Füller. Mein Füller? Ja. Ach, du schreibst viel? Nee, aber ich schreibe wahnsinnig gern mit meinem Füller. Also ich habe so mehrere Kolbenfüller. So richtig mit Tinte zum Aufziehen und so, wo man sich reinziehen muss. Aber die nutzen, also ich meine, die sehen sicher gut aus, liegen gut in der Hand, aber die nutzen einem noch nichts, wenn man nicht schreibt. Naja gut, ich habe jetzt in der Schule sehr viel schreiben müssen. Ja, aber jetzt ist doch die Schule vorbei. Jetzt musst du doch mit deinen Händen wahrscheinlich verspannte Schulterpartien lockern. Ja, auch ein bisschen was anderes. Ja, also ich schreibe schon relativ gern auch so. Meistens werden es zwar nur Karten, wenn man dann doch nicht die Zeit hat, aber... Ja. Und Tagebücher? Nee, bin ich immer zu faul zu. Tagebuch nicht? Nee. Karten? Was schreibst du denn da noch so? Ja, halt Karten. Oder halt so, also in der Schule war es jetzt wirklich halt total viel. Und ich bin ja nur erst seit letzten Freitag aus der Schule raus. Und von daher... Ach so, von daher hast du immer noch so eine kleine Schreibbeule am rechten Zeigefinger. Ja. Am rechten Mittelfinger, da hat man immer die Schreibbeulen. Genau. Hast du wirklich eine? Guck mal nochmal wirklich nach. Nicht, dass du jetzt hier lügst. Das ist mir schon in der Schule aufgefallen. Nee, so, weiß nicht. Also ich habe halt einen relativ großen Freundeskreis und dann immer nur zu telefonieren wäre ein bisschen teuer. Ja. Also verlegt man sich dann halt doch aufs Schreiben. Konstanze, jetzt sag mal nochmal, von wo hast du anrufst? Das war doch irgendwie ganz weit weg. Also zurzeit bin ich gerade in Offenbach am Main. In Offenbach am Main? Ja. Ach. Also ich war am Sonntag war ich noch im Krankenhaus und bin seit heute früh draußen. Und deswegen, also im Krankenhaus kann ich ja nur wirklich keine Sat-Anlage installieren. Ja, stimmt. Ich hätte viel in meine Geschichte ausgegangen. Die ist in 2 Wochen, ist dann das Hörspiel zu hören in Welt der Erde 42. Oh. In 2 Wochen am Sonntag. Kannst du mir das nicht aufnehmen? Das muss dann richtig voll produziert werden. Da muss ich ja mal jemanden finden, der mir das aufnimmt. Ja, finde mal jemanden, der das aufnimmt. Ja. Oh, das wird bestimmt spannend. Jedenfalls hatten wir großartige Schauspieler. Kann ja jetzt schon nicht mal mehr den Mitschnitt von Daniel hören. Der ist auch mal genial. Ja, oh, der war heute aber auch voll prima. Ja, glaube ich. Ja, wobei für mich nicht so. Der hat mich als Jürgen Fliege inszeniert. Das war nicht schlecht. Naja, das ist schon ein bisschen erschreckend. Das ist schon ein bisschen erschreckend, sich selber in so einer Rolle zu sehen. Konstanz, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, klar. Tschüss. Okay. Schönen Abend noch, ciao. Ja, tschüss. Hallo. Ja? Ja? Ups, das geht ja schnell. Ja, manchmal geht's schnell. Ja, ich hab auch Lieblingszeugs. Was denn so? Na, zum Beispiel mein Radio. Ach, ist auch ein häufig benutzter Gegenstand von dir? Ja, schon. Ist aber sicher so ein großes, oder? Ja. Ich hatte als kleiner People so ein ganz kleines Radio und da war mein allertollstes, das unter das Kopfkissen zu legen und dann so im Einschlafen Radio zu hören. Das hat Spaß, das war prima. Naja, das ist aber ein bisschen hart am Kopf, oder? Nee, unterm Kopfkissen, so da drunter. So, da kann man das gerade so, dass man noch hört und aber nicht hart liegt. Da muss man dann die richtige... Da liege ich dann, glaube ich, ganz schön hoch. Die richtige Federmenge irgendwie. Also, da müsste ich dann vielleicht im Sitzen schlafen oder im Hocken oder so. Ach so, weil du jetzt meinst, so richtige große Stereoanlage und wenn du jetzt die beiden Boxen da unter das Kissen packst, dann ist schon gewöhnt. Ja, wird schlimm, aber so im Hocken geht doch das bestimmt auch. Ja, aber vielleicht findest du irgendwo nochmal so ein ganz kleines Radio. Oh, das ist so anheimelnd, das kann ich dir nur empfehlen, gerade wenn du ein Verhältnis zu Radios hast. Ach, mir pfeift so schon jemand die ganze Nacht ans Ohr, das geht auch. Warten, da schnarcht neben dir? Noch nicht. Was heißt noch nicht? Ich denke mal, dass es später mal schnarchen wird. Ach, dein Kind? Ja, ja, ja, ja. Na, aber wieso pfeift denn das? Pfeift das? Ja, oder lacht weil so erzählt Geschichten. Mitten in der Nacht? Der erzählt im Schlaf. Ja, dann musst du das ausquartieren. Das ist langweilig. Naja, aber dann hast du die Gelegenheit, Radio zu hören. Ja, das stimmt. Na, deswegen sitze ich ja im Wohnzimmer um die Zeit. Und tu das. Aber ich finde das gut mit dem Radio. Also sonst wäre es hier ganz schön still. Ach, du machst jetzt Radio bloß so als Geräuschkulisse? Da kann man auch andere Sachen nehmen. Meine Mikrowelle macht einen voll fürchterlichen Lärm. Eine Mikrowelle. Nee, ich hab ihn, aber ich weiß nicht warum. Ich hab die geschenkt gekriegt. Na, wie gesagt, vielleicht als Geräuschkulisse. Ja, zum Geräusche machen ist die toll und Staubsauger machen auch tolle Geräusche. Ich hab zwar einen, aber ich weiß nicht wo. Außerdem ist das auch nicht mein Lieblingsgegenstand, gleich gar nicht. Ja. Also bei dir ist das Radio. Das Radio und mein Fotoapparat. Ja, und im Radio sitzt du dann abends oft so davor und schaltest so rum und hörst mal, was die machen. Naja, nee, ich mach gerade so Fotoalben, tralala, und da ist das ganz nett, euch zuzuhören. Ach, da lässt es dann so im Hintergrund laufen? Na, eher im Vordergrund, weil beim Kleben muss ich ja nicht reden und nicht sprechen. Ah ja, welche sind denn so Lieblingstätigkeiten, bei denen du dich vom Radio begleiten lässt? Fotos einkleben beispielsweise. Das kommt ja sicher nicht so häufig vor. Bist du eine Frau, die ihre Wäsche noch bügelt? Ja, aber das mache ich lieber vom Fernseher. Vom Fernseher bügeln? Ach, das ist so eng verknüpft, Bügeln und Fernsehen, dass dadurch, dass du kein Fernseher mehr hast, du dich außerstande siehst zu bügeln. So sieht das aus, ja. Eieiei, und wenn jetzt das Radio kaputt ginge, dann würden natürlich jahrelang keine Fotos mehr eingeklippt werden. Könnte durchaus passieren, aber du hast mir ja den Tipp gegeben mit diesem kleinen Transistorteil. Das ist toll, ja. Aber naja, dann musst du natürlich im Dunkeln im Bett die Fotos einkleben. Das bringt jetzt. Ich kann mich ja auch mit dem kleinen Teil ins Wohnzimmer setzen, oder? Ah ja, das stimmt natürlich. Naja, aber dann hat es gerade nicht den Effekt, den ich versucht habe, dir eben beizubringen. Na gut, dann siehst du eigentlich, was gelernt bei dem Gespräch. Schön. Ja. Ja, danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Bis dann, tschüss. Ja. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, hier ist Astrid. Ja, Tag Astrid. Ja, Lieblingsgegenstand. Ja. Ich hab ihn, den ich aber leider nicht habe. Ach und? Aber ich erinnere mich sehr an diesen Gegenstand. Du hattest den aber mal. Nein, ich nicht, aber ein Freund von mir hatte den. Und zwar so eine Feder. Ich weiß nicht, wie die heißt, die so die Treppe runterläuft. Treppenläufer heißt sowas, Treppenläufer. Ach so. Und ich fand es total toll, damit in der Hand zu spielen. Weil ich jemand bin, der mit Händen und Füßen erzählt. Und jetzt ist aber die entscheidende Frage, war der Treppenläufer aus Plaste oder war der aus Metall? Nee, aus Metall. Ja, das sind die richtigen. Und ich fand es also unheimlich schön, abends so mit Freunden zusammenzusitzen, zu quatschen und dabei ständig mit diesem Ding rumzufummeln und es lang zu ziehen und so von einer Hand eine andere gleiten zu lassen und so. Also das fand ich ganz irre. Ja, und was steht jetzt, sagen wir mal, so einem Treppenläuferglück deinerseits im Wege? Ja, weiß ich nicht. Ich bin einfach nicht gekommen, mir das Ding zu kaufen. Ah ja, das ist natürlich ein guter Grund, Kind zu haben. Ja. Ja. Aber ich denke, irgendwann werde ich mir das mal zulegen. Das nehme ich mir schon seit Jahren vor, aber irgendwann wird es mal passieren. Na, das wäre doch aber ein praktischer Wunsch, zum Beispiel zum Geburtstag oder zur Verlobung. Das ist auch schon vorbei. Verlobung ist auch schon vorbei. Ja. Verlobt halte ich mich nie, um Gottes Willen. Sondern? Naja, wie heiratet. Ihr heiratet? Ja. Oh ja, da hat man sich natürlich über einen Treppenläufer gefreut. Ja. Wie lange bist du denn jetzt schon verheiratet? Nein, feiert haben wir am Wochenende, aber verheiratet bin ich jetzt seit Mai. Also noch nicht so lange. Nee. Insofern ist jetzt ja dein Verhältnis, der Verhältnis zu deinem Ehemann noch deutlich verschieden von deinem Verhältnis zu Kuscheltieren. Nee, oder ja, nicht verschieden. Vorhin war nämlich die Frage, ob, sagen wir mal, Kuscheltiere geeignet sind, so ein ehetypisches Verhalten einzuüben. Ob man an Kuscheltieren das Verhältnis zum Ehemann, zum späteren Ehemann trainieren kann. Nee, wir haben mit unserem Kuscheltier was anderes gemacht. Wir haben damit, das Kind. Was heißt denn was anderes? Na, was anderes als was? Die Elternrolle mit unserem Kuscheltier übt so. Ach so. Also so, dass deine Kuscheltiere nie ehemännliche Qualitäten hatten? Nee, eigentlich nicht. Und dann bist du jetzt aber praktisch völlig ungeübt in die Ehe gegangen? Nö. An wem hast du jetzt geübt, wie man sich zu einem Ehemann verhält? Na, an meinem Mann. Ach, an ihm? Richtig Experiment am lebenden Objekt? Natürlich. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Und wenn du mal jetzt, sagen wir mal, die härtesten, schlimmsten Wunden deiner Kuscheltiere aufzählst, was ist denn da so passiert? Arme ab, Auge raus, Kopf ab, Beine weg. Meine Mutter hatte, das ist schon lange her, ich habe so ein Schwein, so eine Handpuppe, was über die ganze Hand ziehen kann. Ja. Und dieses Ding, meine Mutter meinte, das müsste mal gewaschen werden. Und hat es dann auch gewaschen, das war ja noch human. Aber dann hat sie die Schleuder, so in so einer richtig alten DDR-Schleuder, ja, die du auf der Wanne stehen hast und die dann rumhüppelt da. Ja. Und als sie dieses Schwein an den Ohren da aus der Schleuder entzogen hat, also da hätte ich echt heulen können. Das guckte so traurig und verdattert aus der Schleuder raus. Ja. Und von daher verhältst du dich jetzt zu deinem Mann besonders aufmerksam und vorsichtig. Ja, ich packe auf alle Fälle nicht in die Schleuder. Packst du nicht in die Schleuder. Gut. Und dann habe ich noch einen Gegenstand, den ich am meisten benutze, weil es auch darum ging, also diese Feder habe ich ja noch nicht, diesen Treppenläufer. Ja. Aber ich wollte noch ein Klischee auffrischen. Ich benutze auch unheimlich gerne und auch oft einen Kochlöffel. Du bist ja, bei einer Ehefrau fragt man da doch anders, wozu? Zum Rühren halt. Beziehungsweise nicht mal, habe ich jetzt entdeckt, dass ein Schneebesen noch viel besser ist und bin jetzt ganz begeistert, bin jetzt vom Schneebesen total begeistert. Ja, und dann gibt's doch aber noch so einen Springschneebesen. Was ist denn das? Na, auch wie, im Grunde, die sehen aus wie ein Treppenläufer, aber werden immer enger oben und oben ist ein Holzstiel drinne. Kenn ich nicht. Ach, damit hat man, glaube ich, immer Eierschnee geschlagen. Eierschnee habe ich immer mit der Gabel geschlagen. Eierschnee haben wir immer mit so einem Springtreppenläufer geschlagen. Mit einem Springtreppenläufer. Ich weiß nicht, wie der Teil heißt. Schneebesen ist ja bloß so anders. Ah. Nee, kenne ich nicht. Ach, Mensch, haben gleich wieder ganz viele angerufen, weil die das vielleicht erklären wollen. Danke ich dir erstmal für den Anruf, ja? Okay, tschüss. Okay, tschüss. So, dann sag ich jetzt nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter und würde danach gerne mal eine kurze Musik von einer Gruppe, deren Namen sich problemlos als Zusammenprall übersetzen ließe, spielen. Die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter heißt 0331 für Potsdam 721 39 32. Da habt ihr die Möglichkeit anzurufen und ohne zu unterbrochen zu werden, euch zum Thema in kurzen Sätzen zu artikulieren. Und wenn man, und die Musik heißt Clash. Quatsch doch, hier ist sie doch. Die Musik heißt Charlie Don't Surf. Die Band heißt natürlich Clash. Gott, hat mir einen dämlichen Eindruck hinterlassen. Das war The Clash, hier ist der Sprechfunk und da ist der Guido, oder? Guido? Hallo. Hi. Grüß dich. Tach. Tachchen. Lieblingsgegenstände? Ja, du sagtest ja eben, hatten wir schon, Kochlöffel. Ja. Oh, haben wir jetzt voll im Chor gesagt. Ja. Da bin ich natürlich ein bisschen deprimiert. Du bist wahrscheinlich auch deprimiert, weil Kochlöffel schon war. Ja, ich hab jetzt, muss auch zugeben, ein bisschen später jetzt eingeschaltet und wusste nicht, dass er jetzt schon einer war. Ei, wieder einer, der später eingeschaltet hat. Dabei fängt die Sendung doch pünktlich 22 Uhr an. Ja, dafür kann ich nicht. Ich habe nämlich Nachtdienst und habe hier eine zu tun. Ich sitze hier im Hotel. Ach, bist du Koch? Nee, ich lerne noch Hotelfachmann und habe heute Nachtdienst. Und was macht man als Hotelfachmann? Alles Mögliche. Listen ausdrucken für den Frühdienst, jetzt wenn man im Nachtdienst ist. Dann Gäste betreuen, einchecken, auschecken, die Zimmer zeigen und so. Und so hast du da auch so Hoteluniformen? Ja. Ach, ist das nicht ein bisschen eklig? Und mit so einem hässlichen Schild, wo mein Name draufsteht und der Hotelname. Und da hast du da aber auch so richtig einen schicken Anzug mit so ein bisschen Generalsstreifen an der Seite und eine Mütze auf? Nee, das ist bloß eine Weste und eine Weste und eine schwarze Hose, weißes Hemd, schwarze Schuhe. Ja. Also noch keine Streifen dran. Und sagen wir die Leute, die. Ach, die kommen dann später? Gibt es da so Dienst gerade im Hotelgewerbe? Nee, also es gibt drei Dienste am Tag, Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst. Und Frühdienst, da reisen die Gäste ab und die müssen dann morgens ausgecheckt werden. Und wer dann Spätdienst hat, da kommen dann die meisten Gäste. Da werden die Gäste begrüßt und da muss die Aufmerksamkeit am höchsten sein und die Uniform am schicksten. Stimmt. Ja, bei Abreisern braucht man keine Generalsstreifen an der Hose. Nee, nee. Ach. Freundlichkeit ist da höchstes Prinzip. Bisschen Freundlichkeit reicht da, wenn Leute abreisen. Als Hotelfachmann oder überhaupt Hotelfachleute, da ist auch ein bisschen Schauspielerei dabei. Da steckt ein bisschen Schauspielerei dahinter. Und besteht für dich auch die Gefahr, dass du vielleicht mal vorne an der Hoteltür stehen musst und dann so richtig in voller Uniform? Nee, das nicht. Das machen, da gibt es dann strenge Arbeitsteilung. Das ist ein ganz anderer Berufszweig. Genau. Ja. Ja. Kennst du die Leute, die so vorne stehen in voller Uniform? Nö, eigentlich nicht. Man sieht sich nur so beim Vorüberlaufen, grüßt zwar, aber mehr Kontakt hat man mit denen nicht. Ja, wie ist denn so die Hierarchie in so einem Hotel? Ist es ein strenges Regiment? Ja, Regime? Gibt Tage, da ist es schon sehr streng und dann gibt es so viele Tage, da macht es einen Spaß, die Leute zu begegnen, wie man da bedient oder... Ja, nee, ich meine jetzt so intern, also mit Chefs und so. Da wird man da tüchtig getreten? Hm? Ja, ganz schön. Aber das kann man leider dann nicht so direkt sagen, wa? Nee, nee. Weil ja möglicherweise jetzt deine Stimme erkannt also werden könnte. Die Geschäftsführer oder für die Chefs geht es eigentlich nur um das Finanzielle, also Geld und so. Ja, und was war denn jetzt dein Motiv, Hotelfachmann zu werden? Weil du schon so ein gewisses schauspielerisches Talent in dir gesehen hast. Ja, auch. Aber für gute Zeiten, schlechte Zeiten hat es wieder nicht erreicht. Oh, pass auf, Furchtstorn. Da fange ich in 2 Monaten an. Ich spiele in 2 Monaten mit bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Prima! Ohne, echt? Ohne Blödsinn jetzt, ne? Ich habe mich 1993 beworben für eine Rolle. Ja. 2017. Und jetzt haben sie mich nach 3 Jahren angerufen, dass ich wieder neue Fotos hinschicken soll. Und die suchen doch immer einen passenden Darsteller, der zur Rolle passt. Ja. Halt. Und da habe ich einen Anruf bekommen, dass ich... Und jetzt hast du so ein typisches Rollengesicht. Zum Casting muss und dass es in 2 Monaten vielleicht losgehen könnte. Oh, sag mal, ob du dann mal winken könntest und mir Bescheid sagen, in welcher Folge du mir zuwinkst? Klar, mache ich. Ja, weil ich komme ja sonst kaum dazu, gute Zeiten, schlechte Zeiten zu sehen. Mhm. Eieiei, na aber da ist es ja dann vielleicht Hotelfachmann doch wieder eine gute Schule, wa? Denke ich nicht so damit gerechnet und so und... Bin noch bald fertig mit der Lehre, jetzt im Oktober, jetzt sind die Endprüfungen und so. Und wäre mir schon ganz recht, bisschen Geld nebenbei noch zu verdienen, in einer anderen Richtung halt. Ah, und Autogramme geben und so, wa? Ja, und das stecken wir auch nicht so das Bild in der Bravo? Mhm. Prima. Glaub, das wünscht sich eigentlich fast jeder oder so. Ja, ich kann ich nur bestätigen. So bescheiden sein, ne? Nee, zack, Gesicht in der Bravo ist schon toll. Hm. Gut, dann danke ich dir aber. Okay. Für deinen Anruf. Ebenso. Tschüss, schönen Dienst noch. Eben noch, schönen Abend. Ja, danke, tschüss. Hi, Tom. Hallo, ja. Tom. Hallo, hörst du mich nicht mehr? Doch, ich höre dich. Hörst du mich? Ja, klar. Wir hören uns später. Hey, ich muss mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter durchsagen. Kannst du die auswendig eigentlich? Nee. Das ist doch aber komisch, wenn sowas jetzt hier so surenmäßig endlos immer wiederholt wird. Prägt sich doch nicht ein. Nee, weil eigentlich ist ja der halbautomatische Anrufbeantworter nur bei dir. Ja, naja, aber trotzdem, ich wiederhole der und wiederhole der und wiederhole der. Von daher denke ich, dass jeder, jemand, der, sagen wir mal, 2-3 Mal die Sendung gehört hat, bei dem müsste sich doch eingebrannt haben. Na, aber 3 Stunden. Ist offensichtlich 120 nicht Stunden so. In der Woche oder so. Ah, naja, ist schon, naja, ist ein Schlag ins Gesicht der Werbepsychologie. 0331 721 39 32. Die denken ja immer penetrieren, penetrieren, penetrieren, immer wieder sagen und schon merkt man sich das. Ja, naja, aber ob es immer so ist. Ist offensichtlich. Also bei mir ist es nicht so. Ja, vielleicht. Na, wollen wir hoffen, dass es nur bei dir so ist, dass du völlig werberesistent bist. 0331 721 39 32, da sitzt der halbautomatische Anrufbeantworter und hart eurer Anrufe zum Thema. Das ist die Gelegenheit zu reden, ohne von mir unterbrochen zu werden. So, Tom, dein Lieblingsgegenstand war ein abstrakter. Naja, ja, darüber hatten wir ja dann doch. Ja, schon. Die also, Medien, sagst also du. Also ich denke, das ist ja jeden Tag ein anderer, wa? Also weil Zeitungen kommen ja eigentlich immer jeden Tag neu raus. Weil, also das sind so, weiß ich nicht, überhaupt Zeitungen, falls ich da jetzt mal so Beispiel machen kann. Ja, oder richtet so. Sich denn da aber dein Interesse jetzt auf das, was in den Zeitungen steht? Oder jetzt, sagen wir mal, auf die materiell gegenständliche Seite? Das sind so tolles Druckerschwärze zu riechen und so grobe, also, holzhaltig Papier in der Hand zu halten. Nee, aber wenn da so eine Leute was schreiben, was ja doch manchmal sehr intelligent sein kann oder auch überhaupt sehr interessant. Ja, ach, du bist also im Grunde eher ein Medienoptimist. Ja, doch. Ja, welche ist deine Lieblingszeitung? Ich muss sagen, eigentlich mehr jetzt Taz geworden, obwohl es mal Junge Welt war. Also was kommt vor. Und jetzt hast du auch ein Taz-Abo erworben, um die Zeitung vom Untergang zu retten. Ich bin da noch mit mir irgendwie in Konflikten, ob ich das nun tun will. Na, aber du weißt, die drohen mit dem 30. September den Laden zuzumachen. Ja, ich habe die Vertrauensfrage schon gesehen. Ja, das wäre nicht schön, wa? Oder? Naja, ich denke, es wäre nicht schlecht, weil sie ja doch die kritikvollste Zeitung ist, so jedenfalls auf dem Berliner Markt. Was wäre nicht schlecht, wenn es Taz weiter also gäbe? Also wenn es sie weitergeben würde, ja. Sonst ist ja eigentlich keiner so kritisch. Ja. Also naja, doch, also... Ja, nee, ist schon eine prima Zeitung, die Taz, finde ich auch. Wobei auch ist auch eine der Zeitungen, wo man sich immer auch mal konzentriert ärgern kann, finde ich. Bei anderen Zeitungen ärgere ich mich immer so allgemein. Und allgemeinen Ärger hat man schon oft genug... Ja. Aber bei der Taz, da möchte man manchmal gerne mit der Faust drin schlagen. Und das ist ein Zug einer Zeitung, den ich zu schätzen weiß. Echt? Ja. Also ich möchte eigentlich dann lieber über die Sachen, über diese berichten. Also da möchte ich drin schlagen, obwohl ich eigentlich ja nicht schlagen will. Nicht schlagen will ich ja auch nicht, aber ich sag mal, in die Zeitung hauen geht doch. Oder in die Pfanne hauen und so Sachen, das kann man noch machen, glaube ich. Na klar. Das kann man mit seinem Gewissen vereinbaren. Ja. Also ich denke, war, wenn man so dabei nicht kaputt macht, weil das entwickelt sich ja auch irgendwann zu einer Sammelleidenschaft, dass man die aufhebt. Dass man ja dann auch noch nach einem Monat gucken kann, ey, was war denn da eigentlich nochmal? Na, dann würde ich dir aber wünschen, nicht älter zu werden. Warum? Weil dann die Wohnung irgendwie zu verrumpelt oder zu... Ja, natürlich, klar, weil du voll eine Macke kriegst. Echt? Ja. Das so? Also ich kenne das sehr gut. Aha. Bei alle voller Papier. Ja, na, ich und ich traue mich das nicht wegzuschmeißen. Einerseits traue ich mich nicht, andererseits bin ich zu faul und als drittes hänge ich wieder dran. Ja, und dann verrümpelt man total. Ja. Ja, ein tristes Schicksal. Tom, ich danke dir für deinen Anruf. Du, ich danke dir auch. Okay. Einen schönen Abend. Ja, danke. Tschüss. Ja. So, jetzt kommen gleich die Nachrichten. Vorher kommt aber noch ein kurzes Stück Musik. Hi, we are Tokatronic. We are not proud to be young. Not proud to be German. But you can be proud because right. Strike food with Cooter. Wir kommen um uns zu beschweren. Wir kommen um uns zu beschweren. Manche Leute melden sich am Telefon oft unfreundlich. Sie wollen nämlich, dass wir hören, wie sehr wir siegen.

my dry eyes für Potsdam. Für 70, 71, 120. Ja, Thema immer noch Lieblingsgegenstände. Hi, Peter. Hallo. Weg ist er, oder? Peter. Die hört sich aber nicht. Tag, Thomas. Ja, Thomas ist hier. Ja, richtig. Tag, Thomas. Ja. Haha. Hey, Kultner. Ja, wunderschönen Sonnchen. Guten Morgen. Ja, hast du recht. Ja, wieder mal aus Buben. Ja, ich hoffe, du kennst mich noch. Vorige Woche und so, ne? Nee, vorher, wenn dann vorvorige Woche, oder? Ja, vorvorige Woche, ja. Thema Mut. Ja. Aber siehst du, jetzt rufe ich dich schon wieder an. Ja, und... Aber heute geht es ja um Lieblingsgegenstände. Ja, heute geht es um Lieblingsgegenstände. Beziehungsweise ja. Um Gegenstände, die man aber überraschenderweise extrem häufig benutzt. Zum Beispiel Handys. Ja, also ich benutze meins extrem, sehr häufig. Dein Handy? Nee. Was denn? Anderes. Und weißt du was? Na? Seit 4,5 Jahren Tag für Tag mein CB-Funkgerät. Dein CB-Funkgerät? Ja, sag mal, was macht man denn? Das ist so eine Faszination, die ich nie begriffen habe. Was macht man mit CB-Funkgeräten? Ja, das, ich meine, jeder hat seine Hobbys, sage ich mal, weil ich mache seit 4,5 Jahren eben dieses. Und dann unterhältst du dich und sagst, hallo, und du bist aus Tokio und wir schicken uns mal eine Karte. Oder? Na, aus Tokio nicht gleich, aber man kann da schon so eine Verbindung bis nach England, Spanien oder sonst da wo aufbauen, ne? Na, das hörst du, dann kannst du aber schon in einer Kurzwelle hören. Ja, Kurzwelle, dafür brauchst du wieder eine Lizenz, ne? Ach so, naja, ich meinte jetzt bloß im Radio. Also von daher ist es ja so erregend, nicht jetzt, sagen wir mal, eine Stimme aus England oder aus Spanien zu hören. Genau ist gut. Ich habe gerade gesagt, ist nicht so erregend, eine Stimme aus England oder Spanien zu hören, wenn man das für quasi kostenlos im Radio machen kann. Was heißt kostenlos? Jetzt muss ich zum Beispiel dafür Gebühren zahlen und im Funk zahle ich nicht ein Pfennig. Ach so, wenn du hier anrufst, meinst du? Ja. Aber stimmt, du kannst ja nicht Spanisch. Ja, ich kann aber Englisch, teilweise. Ah ja, und der Spanier ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Ja, genau. Ja. Und worüber unterhält man sich dann so als von CB-Funker zu CB-Funker? Über die Frequenzen? Ja, über Gott und die Welt, würde ich mal sagen. Ja, jeder... hat da seine Interessen und es ist wirklich manchmal spannend, da auch bloß mal mit zuzuhören, ne? Ja, hast du denn einen bestimmten Interesse geleiteten CB-Funk-Kollegen, der besonders weit weg ist? Also, dass ihr beide, sagen wir mal, Kronkorken sammelt und dann austauschen könntet? Wir sammeln höchstens Technik für den CB-Funk. Du aber kurz mal was auf. Neben mir steht hier rum noch ein Kumpel von mir. Nee, jetzt musst du mir erstmal sagen, wann dein letztes, etwas länger dauerndes, substanzielle CB-Funkgespräch mit jemandem aus Spanien stattgefunden hat. Na, das liegt bestimmt ein halbes Jahr zurück. Und worüber habt ihr euch da unterhalten? Na, über das Wetter zum Beispiel. Siehst du, hab ich da gesagt, das ist spannend, Wetter? Live zu erleben, also wirklich live, Wetter direkt aus Spanien zu hören. Und das andere ist dann Probleme mit der Frequenz. Ja, da gibt's eigentlich keine Probleme, wenn man die Technik hat, ne? Ah, ich jetzt voll ins Falsche geraten, eine Fahrkarte geraten. Wer steht denn da noch neben dir? Ja, das ist mein Kumpel auch und CB-Funker, der Herbie, den möchte ich hier auch mal ordentlich angruseln. Der, ja, der wird doch jetzt hoffentlich aber nicht sagen, dass er auch sein liebstes Gerät CB-Funkgerät ist. Ja, er nickt. Ach so, naja, dann braucht er ja nicht sagen, dann ist es ja schon alles klar. Genau, so geht's nämlich auch. So, guck mal, ich möchte hier auch erstmal wirklich jeden CD-Funker grüßen, der nicht gehört war. Wie gesagt, hier ist die Station City-Basis, da Mike, der Thomas, wie gesagt, hier in Room 55, ja. 73 an alle, die mich da hören können. Ja, herzliche Grüße nach Spanien und nach England. Alles klar. Okay, Thomas. Köttner, tschüss. Tschüss, ne? Ja. Oh Mann, das war jetzt aber, das klang ja wie abgewürgt. Hallo, wer bist denn du da? Hi. Hallo. Ja, hallo. Ja, Tag. Wer bist denn du? Hier ist Manfred. Tag, Manfred. Du klingst ja so froh. Jo. Warum? Na, hat jetzt mal geklappt, hat wieder eine Weile länger gedauert heute. Ach so. Ja, tut mir leid, kann ich ja auch nichts dafür, wenn hier so viele anrufen. Na, ich hab mich heute schon gefragt, du hast ja mal die Leute mit dem Vornamen angesprochen. Hast du jetzt deine Vorzimmer da mal eingestellt oder nicht, falls du dich erinnerst? Nee, hab ich selber hier vorzimmert hier. Ach, hast du immer so an schon mal vorgetastet, ja? Ja. Manfred, das Thema hast du aber mitbekommen. Ja, na klar. Ja, dann sag doch mal, wie das Thema lautet. Na, die Lieblingsgegenstände, mit denen ich mich dann so öfter am Tag beschäftige oder die mir mehrfach mehrfach in die Hand nehme oder auch nicht. Ja. Ne? Ja. So Zahnbürste, Handtuch und... Ja. Handtuch ist ja heute auch noch gar nicht gefallen. Nee, ist, gehört ja auch nicht dazu. Kochlöffel würde ich dann schon mit nennen wollen. Ja. War schon mal. Und hast du so einen Gegenstand, so einen Alltagsgegenstand, in den du geradezu vernarrt bist? Ja, habe ich auch. Ach und? Ja, das ist zum Beispiel so ein schönes altes Küchenmesser, das ich überall, wo ich irgendwo unterwegs bin, mit hinnehme. Und auch wenn ich mir meine Stullen schmiere und so weiter, ist das immer dieses eine. Ja. Was heißt denn das denn, das Messer, das du, was du überall mit hinnimmst? Na, wenn ich zum Campen fahre oder wenn ich verreise oder so, dann stecke ich das immer mit ein. Ah ja. Immer mit dabei, schon seit ungefähr so knapp 20 Jahren ungefähr. Wie alt bist du? Ich bin 37. Oh ja, mit 17, da darf man schon in der freien Natur mit dem Messer in der Hand rumlaufen, oder? Na, ich habe mehrere Sachen in der Richtung. Ja. Das wird anderen Leuten, denke ich mal, genauso gehen, dass sie da irgendwo immer für entsprechende Bereiche irgendwie sowas haben. Ach, dann mach doch jetzt mal die Hitparade deiner tollsten Gegenstände. Dann Platz 1 ist das Küchenmesser. Das gehört mit dazu, ja. Ja. Naja, dann gibt es so Sachen, die ich mir jeden Tag oder einfach mal gerne angucke. Ich habe zum Beispiel noch ein Taschenmesser. Die Geschichte würde ich dir ganz gerne mal erzählen. Die ist für mich so fantastisch gewesen, dass ich sie ja nicht glauben konnte. Ich war mal vor ein paar Jahren in Graal-Müritz an der Ostsee. Sagt ihr was irgendwo so? Ja, ja. Da habe ich mal ein Taschenmesser verloren. Auf dem Weg zum Strand. Das war so ein bisschen modriger Boden und so. Und ich wusste nicht, habe dann gemerkt, dass ich es verloren habe. Und bin dann ein Jahr später wieder da gewesen. Und da laufe ich dann diesen Weg wieder lang und sehe da irgendwie was Weißes schimmern und bücke mich und ja, das war irgendwie so ein, weiß ich nicht, so eine Eingebung oder was. Dann habe ich musste das richtig rauskratzen, weil ich dieses mein Taschenmesser dort verloren haben muss. Und das hat keiner aufgehoben, sondern ist in diesen Weg reingetreten worden. Das war mal so ein bisschen feucht, modrig da. Und ja, ich habe das jedenfalls ein Jahr später dort wiedergefunden, indem ich es ausgebuddelt habe aus diesem Weg. Das war dann schon etwas korrodiert, wie man so sagt. Und das habe ich dann mit nach Hause genommen. Und das war für mich irgendwie, oder ist für mich heute noch unfassbar, dass das erstens keiner gefunden hat, weil das ja auf dem Weg liegen haben muss, sondern dass das mehrere Leute dann in diesen Weg reingetreten haben müssen. Und was noch viel unfassbarer ist, dass ich dann ein Jahr später da wieder vorbeikomme. Ich habe wirklich nicht gewusst, dass ich das dort verloren habe und dass ich das da wieder ausgebuddelt habe. Verstehst du sowas? Das ist ja dann schon ein Erlebnis, das firmiert fast unter der Überschrift Glück, oder? Nee, das weiß ich nicht. Das muss da irgendwas anderes sein. Das steht jetzt dann hier rechts neben mir in meinem Setzkasten. Und da sind noch ein paar andere Sachen so drin, die ich eben sehr gerne mag, die da immer auch so ein Teil meiner Lebensgeschichte, ja, so gehört mit dazu. Was ist denn jetzt der aktuelle Neuzugang bei den tollen Gegenständen? Der aktuelle Neuzugang? Oh Scheiße, ich habe das vorige Woche wieder nur eingehört und da waren einige Sachen, die ich rausgeschmissen habe, weil ich es renoviert habe und so. Und Mensch, nee, weiß ich nicht. Das letzte, was ich gesammelt habe, das waren so kleine Streichholzschachteln, so, wo ich irgendwo war. Und das letzte war, kann ich dir genau sagen, der letzte Neuzugang ist Oldies but Goldies. Was ist eine Oldies but Goldies? Das ist eine Kneipe in Marienfelde. Ach, so ein Streichhölzer von denen. Also eine Streichholzschachtel. Ah, ja. Und dann... Die gewissermaßen deine Streichholzsammlung ersetzt Tagebuch schreiben. Ja, nein, ich habe angefangen zu schreiben, nicht Tagebuch, sondern so Art Biografie. Habe ich gestern auch angerufen bei euch. Angefangen habe ich vor 2 Jahren damit und ja, und das sind so für mich so Anhaltspunkte und irgendwie will ich das dann alles damit reinbringen. Ja, dafür brauche ich das. Manfred, danke ich dir für deinen Anruf. Ich wollte ja nur eins sagen, ja, noch kurz, bevor du mich dann kannst mich dann verabschieden. Das mit den Löffeln. Ja. Hast du vorhin ganz zu Anfang erzählt. Ja, ja, ja. Das hab ich auch. Du sammelst auch so schicke Teelöffel? Mhm. Ach toll, vielleicht können wir mal tauschen. Ja, na, wie viel hast du denn so? Weil dein Kumpel... Ich bin ja kein richtiger Sammler, war ja so ein bisschen praktisch, dass das Fach voll ist. Hast du, ja, dieses Fach war immer schön voll gewesen bei uns bis zur Scheidung und da hat meine Frau ungefähr die Hälfte mitgenommen, wo ich da natürlich ein bisschen stinkig gewesen bin. Und jetzt habe ich dann so nach und nach angefangen, das wieder aufzufüllen. Ja, sag mal, aber ungefähr die Hälfte ist doch okay, oder? Mhm. Also wenn man sich scheidet, muss man natürlich auch die Teelöffel teilen. Ja, das waren ja meine Löffel, sag ich mal. Ne? Ach so. Da war auch ein ganz toller Teil aus Korea mit dabei, da war ich dann schon ein bisschen sauer. Oh, das ist natürlich bitter. Ja. Nordkorea? Ja, Nordkorea. Ach, ein nordkoreanischer Teelöffel. Oh, da beneide ich dich ja sehr. Ja, und dann hatte ich doch so ein gutes Erlebnis im Zusammenhang mit Teelöffel, weil ich dieses Jahr in Italien gewesen und habe mir da auf dem Zeltplatz so ein schönes Teil ausgesucht. Und hab den dann leider im Hotel, wo wir dann da gewohnt haben, einfach mal zum Kaffee umrühren benutzt. Und dann hat leider die Frau, die da immer schön aufräumt, den mitgenommen. Und da war ich dann fast genauso stinkig wie vor 2 Jahren, wo die Hälfte der Sammlung weg war. Ja? Das ist natürlich bitter, ja. Ja, und dann... Ja, was ist denn das Prunkstück deiner Teelöffelsammlung? Prunkstück habe ich nicht, aber ich habe einen Lieblingslöffel. Ne, den ich dann auch meistens so, wenn ich dann mir richtig schön so einen Kaffee einrühre, den habe ich aus Leipzig mitgebracht, aus der orthopädischen Klinik. Steht da was drauf? Oh, da müsste ich jetzt nachkicken. Ah ja, da musst du nicht nachkicken. Da ist irgendwie so ein Emblem drauf, den hat der... Ja, soweit, auf so eine Löffel lege ich ja auch immer während. Ja, da lag ich mit einem Kumpel auf dem Zimmer und wir haben uns ganz gut verstanden und der ist dann abgereist und hat seinen Löffel vergessen und den habe ich mir dann gerne mitgenommen, ja, bevor der dann wieder irgendwo in falsche Hände gerät. Ja. Manfred, vielen Dank für deinen Anruf. Ich danke dir auch. Ne? Tschüss. Ciao. So, was machen wir jetzt? Machen wir schon Schluss oder telefonieren wir noch ein bisschen? Telefonieren wir noch ein bisschen, wa? Hallo? Ja, hallo. Ja, Robert. Tag. Hallo? Ja, hier ist Robert. Tag, Robert. Ja, hallo. Jetzt müssen wir uns ja kurz fassen immer. Lieblingsgegenstand? Ja, zwei. Und zwar einmal ein Taschenrechner und die Fernbedienung. Ein Taschenrechner? Wozu ein Taschenrechner? Ja, und zwar, ich gehe noch in die Schule, weil ich bin erst 15. Und wenn da jetzt mal eine Stunde besonders langweilig ist, dann spiele ich mal mit dem Taschenrechner so rum. Einfach ein bisschen was einnehmen und so. Es ist halt eine Macke. Aber richtig, sagen wir mal, ein schönes Spiel für einen Taschenrechner hast du noch nicht entwickelt. Nee. Wir tippen doch immer nur so Taschenrechner auf den Kopf und dann Worte schreiben, wa? Ja, naja, nee, sowas eigentlich nicht, nö. Einfach bloß so ein bisschen rumtippen. Ach so, das macht doch aber Spaß. Ja? Was so an Worten möglich ist. Esel und so. Ja, naja, sowas, ja. Oder Bollo oder sowas. Gut, ja. Nach der Fernbedienung frage ich jetzt lieber nicht. Mhm. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, aber gerne. Tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, Tag, wer bist denn du? Henrike. Ach Mensch, so ein zartes Stimmchen, so spät noch am Abend. Ja. Oder früh am Morgen. Ja. Tag, Henrike, was sind denn deine Lieblingsgegenstände? Meine Haare habe ich ganz doll lieb. Deine Haare hast du ganz doll lieb? Ja. Und hast du einen Überblick darüber, wie viele das ungefähr sind? Nee. Jetzt sind es nicht mehr so viele seit einer Woche. Na, die sind wahrscheinlich nur kürzer. Das werden doch noch immer so viele sein. Oder hat dir jemand Haare ausgerissen? Naja, aber sind dann doch wenig, oder? Von der Menge. Na, von der Zahl sind sie wahrscheinlich eher gleich geblieben. Ja, schon, aber... Ja, man kann nicht mehr so gut dran spielen. Ich erschrecke mich immer, wenn ich... so mit der Hand in die Haare gehe und dran spielen will, dann sind die weg. Ja, das ist bei mir aber auch so. Bei mir ist es jetzt oben so bürstenmäßig. Das ist aber... bei mir auch so 1 Zentimeter. Ach, so kurz. Es ist ganz schön kalt. Ach, was treibt denn eine junge Frau dazu, sich die Haare so kurz abzuschneiden? Verzweiflung oder Diktat der Mode? Ich weiß nicht, ich wollte einfach mal wissen, wie es ist hier. Und, wie ist es? Kalt und... aber es ist auch schön... aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt freuen soll oder ob es blöd ist, weil irgendwie, also ich hatte ganz lange Haare eigentlich und naja. Und wenn du deine Haare so lieb hast, was hast du mit den langen Haaren gemacht? Also die habe ich noch. Ja, ach echt, hast du aufgehoben? Ja. Aber wie hebt man denn Haare so auf, in der Plastiktüte? Die liegen jetzt hinten rum, das ist noch gar nicht lange her und ich weiß auch nicht, was ich... Ach, du hast sie jetzt so offen noch so rumliegen lassen? Ja. Vielleicht solltest du die mal zusammenlegen. Ja, aber ich weiß auch nicht, was ich dann damit machen soll. Waschen, kämmen, föhnen, färben. Und dann? Dann nach einer Woche wieder waschen. Ist aber langweilig. Naja, wenn man seine Haare liebt hat, muss man die schon immer mal waschen. Das ist immer so. Oder man kann die auch mitnehmen ins Bett zum Kuscheln. Man kann auch dran rumspielen, so. Ja, man kann auch dran rumspielen, man kann sich so im Gesicht mit rumfummeln. Aber dann kann ich die ja nicht immer mitnehmen. Du kannst sie ja in der Tasche lassen. Und immer wenn du dich besonders einsam und verlassen fühlst, dann lässt du die Hand in die Tasche gleiten und spürst deine Haare. Und wirst kräftig daran. Ist nicht ein bisschen blöd? Fast Mut. Wie bitte? Findest du das nicht ein bisschen blöd? Nee, muss ja keiner mitkriegen. Kannst du heimlich machen. Nee. Na klar, ist doch ein tolles Geheimnis, was man hat. Haare in der Tasche? Ja, und da kann man dann überlegen, wem man das erzählt. Und dem, dem man sich zu erzählen traut, dem kann man dann wahrscheinlich wirklich vertrauen. Ich glaube kaum, dass ich das mache. Ich weiß nicht, die sind am Kopf doch ganz anders als in der Tasche. Naja, aber ich meine, also wenn man dran zieht, immerhin hast du sie aufgehoben. Hm? Immerhin hast du sie aufgehoben. Ja, weil ich weiß ja noch nicht so genau, ist es ja auch blöd, die einfach so wegzuschmeißen. Vielleicht solltest du sie beerdigen oder irgendwie weihevoll, dich weihevoll von ihnen verabschieden. Ja, aber dann sind sie weg und das ist total traurig. Hm. Oder nicht? Also ja. Hast du bestimmt noch nie lange Haare gehabt, oder? Ich hab schon mal lange Haare gehabt. Ja? Mhm. Und hast die ganz schnell abgeschnitten oder ganz lange? Also stufenweise. Echt? In, sagen wir mal, 3 oder 4 Schritten. Immer kürzer. Und hast dich nicht getraut, die einfach so, oder? Na doch, aber ich hab's mir so viel gespart, weil ja jeder Haarschnitt ist ja doch eine radikale Veränderung und man sieht ja mal wieder toll anders aus. Und das wollte ich aber 3 oder 4 Mal haben. Wenn du ganz lange Haare hast, wie? Kannst du es dann besser oder hast du es bereut? Nee, bereut habe ich es nicht. Und besser fandest du es auch nicht? Ach, interessant. Und interessant reicht schon, finde ich. Echt? Ja. Weil ich hatte die totale Angst, dass ich dann aussehe wie ein Junge oder so. Und ich weiß jetzt ach, nicht. Ach na, da gibt es ja noch andere Stellen am Körper außer Kopfbehaarung, oder? Ja, schon, aber wenn man jetzt nur das Gesicht sieht und so. Naja, immer rasieren. Gut, ey, ja. Wir sind ja hier im Grunde am Ende. Danke ich dir für deinen Anruf. Okay, ciao. Tschüss. Tschüss. So, was machen wir jetzt? Dann spielen wir noch mal ein bisschen Bindemittel. Wie gesagt, die CD ist hier, muss man irgendwie herschreiben. Postfach 90 9000 in 14439 Potsdam. Und dann kann man eine von 3 oder 4 Bindemittel-CD-Singles gewinnen. Unification. Converse, yelling at the phone, it's concealed from your purse. And we see you go. state of mind. Someone sitting up there and he doesn't like this kind of bullshit. I won't say it, but it kind of rhymes with what? Say it another way, why's it gotta rain all day? I'm trying to work it in, but nothing fucking rhymes with fascism. What the fuck does? Not that it quite really matters, cause something that I'm working on is bound to do the trick. Not a weapon, exactly, but you can take your pick. Maybe it won't work, but you can never tell. What I'm trying to make a skinhead umbrella. Kind of double meaning, it's meant for the cleaning. From clouds. So, Kinder, die Sendung ist zu Ende. Damit ist der Abend aber natürlich noch nicht beendet oder der Morgen noch nicht begonnen. Gleich kommt der Nightflight mit MC Lücke. Viel Spaß, tschüss. Nächste Woche jetzt wieder Sprechfunk. Eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, der bei war mir gewogen mit Mann im Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter war von ihm. Das Mädchen Lücke, herzlich willkommen. 3 Stunden Nightflight liegen vor uns und Jürgen hat ja auch schon ein bisschen Feuer gegeben, da zündeln wir gleich mit. Fireside, neue schwedische Band, entdeckt von Rick Rubin, für all die Leute, die Fugazi geliebt haben und den Washington Hardcore DC vermisst haben. Left Russell vom Debütalbum Do Not Tailgate, Fireside. Der letzte löscht die Kerze. Fireside aus Schweden, aber in bester Ami-Hardcore-Tradition. Es ist nicht das letzte, was wir in diesem Nightflight von ihrer Debüt-CD Do Not Tailgate gehört haben. Das ist die neue Single von China Drum, Wipeout. I find that nothing ever goes